Teil 1 von Walpurgisnacht. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 1. Der Schauspieler Zrcadlo. Ein Hund schlug an. Einmal, ein zweites Mal. Dann lautlose Stille, als ob das Tier in die Nacht hineinhorche, was geschehen werde. »Mir scheint, der Brock hat gebellt«, sagte der alte Baron Konstantin Elsenwanger. »Wahrscheinlich kommt der Herr Hofrat.« »Das ist doch meiner Seele kein Grund zum Bellen«, warf die Gräfin Zaradka, eine Greisin mit schneeweißen Ringellocken, scharfer Adlernase und buschigen Brauen, über den großen, schwarzen, irrblickenden Augen streng hin, als ärgere sie sich über eine solche Ungebührlichkeit, und mischte einen Stoß Whistkarten noch schneller, als sie es ohnehin bereits eine halbe Stunde hindurch getan hatte. »Was macht er eigentlich so den ganzen lieben Tag lang?« fragte der kaiserliche Leibarzt Thaddäus Flugbeil, der mit seinem klugen, glattrasierten, faltigen Gesicht über dem altmodischen Spitzenjabot wie ein schemengleicher Ahnherr der Gräfin gegenüber in einem Ohrenstuhl kauerte, die unendlich langen, dürren Beine, affenhaft, fast bis zum Kinn emporgezogen. Den Pinguin nannten ihn die Studenten auf dem Hradschin und lachten immer hinter ihm drein, wenn er schlag 12 Uhr vormittags vor dem Schlosshof in eine geschlossene Droschke stieg, deren Dach erst umständlich auf- und wieder zugeklappt werden musste, bevor seine fast 2 Meter hohe Gestalt darin Platz gefunden hatte. Genauso kompliziert war der Vorgang des Aussteigens, wenn der Wagen sodann einige hundert Schritte weiter vor dem Gasthaus zum Schnell Halt machte, wo der Herr kaiserliche Leibarzt mit ruckweisen, vogelhaften Bewegungen ein Gabelfrühstück aufzupicken pflegte. »Wen meinst du?« fragte der Baron Elsenwanger zurück. »Den Brock oder den Herrn Hofrat?« »Den Herrn Hofrat natürlich. Was macht er so den ganzen Tag?« »No, er spielt halt mit den Kindern in der Chotex-Anlage.« »Mit die Kinder«, verbesserte der Pinguin. »Er spielt sich mit denen Kindern«, fiel die Gräfin verweisend ein und betonte jedes Wort mit Nachdruck. Die beiden alten Herren schwiegen beschämt. Wieder schlug der Hund im Park an, diesmal dumpf, fast heulend. Gleich darauf öffnete sich die geschweifte, dunkle, mit einer Schäferszene bemalte Mahagonitür, und der Herr Hofrat Kaspar Edler von Schirnding trat ein, wie gewöhnlich, wenn er zur Whistpartie ins Palais Elsenwanger kam, mit engen schwarzen Hosen angetan und den ein wenig rundlichen Leib in einen Biedermeier-Gehrock von hellem Braun aus wunderbar weichem Tuch gehüllt. Hastig wie ein Wiesel und ohne ein Wort zu verlieren, lief er auf einen Sessel zu, stellte seinen gradkrempigen Zylinderhut darunter auf den Teppich und küßte sodann der Gräfin zeremoniell die Hand zur Begrüßung. »Warum er jetzt noch immer bellt?« brummte der Pinguin nachdenklich. »Diesmal meint er den Brock«, erläuterte die Gräfin Zaradka mit einem zerstreuten Blick auf den Baron Elsenwanger. »Herr Hofrat sehen so schweißbedeckt aus, dass Sie sich nur nicht verkühlen«, rief dieser besorgt, machte eine Pause und krähte dann plötzlich in arienhaften Schwingungen in das finstere Nebenzimmer, das sich daraufhin wie durch Zauberschlag erhellte. »Boena! Boena! Boena! Bitzi, bring Sie Prosim das Superle!« Die Gesellschaft begab sich in den Speisesaal und nahm um den großen Esstisch herum Platz. Nur der Pinguin stolzierte steif an den Wänden entlang, betrachtete bewundernd, als sähe er sie heute zum ersten Mal, die Kampfszenen zwischen David und Goliath auf den Gobelins und betastete die prachtvollen, geschweiften Maria-Theresia-Möbel mit Kennerhänden. »Ich war unten, in der Welt«, platzte der Hofrat von Schirnding heraus und betupfte seine Stirn mit einem riesigen, rot-gelb gefleckten Taschentuch. und bei der Gelegenheit hab ich mir die Haare schneiden lassen.« Er fuhr sich mit dem Finger hinter den Kragen, als jucke ihn der Hals. Derartige, auf einen angeblich nur schwer zu bändigenden Haarwuchs abzielende Bemerkungen pflegte er jedes Vierteljahr zu machen, in dem Wahn, man wisse nicht, dass er Perücken trage. Einmal langlockige, dann wieder kurzgeschorene, und immer bekam er auch in solchen Fällen staunenerfülltes Gemurmel zu hören. Aber diesmal blieb es aus. Die Herrschaften waren zu verblüfft, als sie vernahmen, wo er gewesen sei. »Was? Unten? In der Welt? In Prag? Sie?« Der kaiserliche Leibarzt Flugbeil war erstaunt herumgefahren. »Sie?« Den beiden anderen blieb der Mund offen. »In der Welt? Unten? In Prag? Da haben Sie ja über die Brücke müssen«, brachte die Gräfin endlich stockend heraus. »Was denn, wenn sie eingestürzt wäre?« »Eingestürzt? No servus«, krächzte Baron Elsenwanger und wurde blass. Unberufen. Er ging zittrig zur Ofennische, vor der noch aus der Winterzeit her ein Scheit Holz lag, nahm es, spuckte dreimal darauf und warf es in den kalten Kamin. Unberufen. Boena, das Dienstmädchen, in zerlumptem Kittel, ein Kopftuch um und barfuß, wie es in altmodischen Prager Patrizierhäusern üblich ist, brachte eine prunkvolle Schüssel aus schwerem, getriebenem Silber herein. »Aha, Wurstsuppe«, brummte die Gräfin und ließ befriedigt ihr Lorgnett fallen. Sie hatte die Finger des Mädchens, die in viel zu weiten, weißen Glacé-Handschuhen staken und in die Brühe hineinhingen, für Würste gehalten. »Ich bin mit der elektrischen gefahren«, stieß der Herr Hofrat gepreßt hervor, immer noch voll Aufregung des überstandenen Abenteuers eingedenk. Die anderen wechselten einen Blick. Sie fingen an, seine Worte zu bezweifeln. Nur der Leibarzt zeigte ein steinernes Gesicht. »Ich war vor 30 Jahren zum letzten Mal unten, in Prag«, stöhnte der Baron Elsenwanger und band sich kopfschüttelnd die Serviette um. Die beiden Zipfel standen hinter seinen Ohren hervor und verliehen ihm das Aussehen eines furchtsamen, großen, weißen Hasen. Damals, als mein Bruder selig in der Teinkirche beigesetzt wurde. »Ich war überhaupt mein Lebtag noch nicht in Prag«, erklärte Gräfin Zahradka schaudernd. »Das könnt mich so haben, wo sie meine Vorfahren auf dem Altstädter Ring hingerichtet haben.« »Nun, das war damals im 30-jährigen Krieg, Gnädigste«, suchte sie der Pinguin zu beruhigen. »Das ist schon lange her.« »Ach was, ich denke es noch wie heid. Überhaupt die verfluchten Preisen.« Die Gräfin starrte geistesabwesend in ihren Suppenteller, befremdet, dass keine Würste darin waren. Dann funkelte sie durch ihre Lorgnette über den Tisch, ob die Herren sie ihr vielleicht weggeschnappt hätten. Einen Augenblick lang versank sie in tiefes Nachdenken und murmelte vor sich hin, »Blut, Blut, wie das herausspritzt, wenn man einem Menschen den Kopf abhaut. Dass Sie sich nicht gefürchtet haben, Herr Hofrat, was, wenn Sie unten in Prag den Preisen in die Hände gefallen wären?« fuhr sie laut zu dem Edlen von Schirnding gewendet fort. »Den Preisen? Wir gehen doch jetzt Hand in Hand mit den Preisen.« »So? Ist der Krieg also endlich aus?« »No ja, der Windisch Grätz, der hat's Ihnen halt wieder einmal gegeben.« »Nein, Gnädigste, wir sind mit die Preisen«, meldete sich der Pinguin, »will sagen, mit denen Preisen, schon seit 3 Jahren gegen die Russen verbündet und...« »Verbindet«, bekräftigte der Baron Elsenwanger, »und kämpfen Schulter an Schulter mit ihnen. Er ist...« Er brach höflich ab, als er das ironische, ungläubige Lächeln der Gräfin bemerkte. Das Gespräch stockte, und man hörte eine halbe Stunde lang nur noch das Klappern der Messer und Gabeln oder das leise klatschende Geräusch, wenn Boena mit ihren nackten Füßen um den Tisch herumging und neue Speisen auftrug. Baron Elsenwanger wischte sich den Mund. »Herrschaften, wollen wir jetzt zum Whist?« Ein dumpfes, langgezogenes Geheul klang durch die Sommernacht aus dem Garten herauf und schnitt ihm die Rede ab. »Jesus Maria, ein Vorzeichen! Der Tod ist im Haus!« »Brock, Mistvieh verfluchtes, kusch dich!« hörte man die halblaute Stimme eines Dieners unten im Park schimpfen, als der Pinguin die schweren Atlasvorhänge beiseite geschoben und die Glastür dahinter, die auf die Veranda führte, geöffnet hatte. Eine Flut von Mondlicht ergoß sich in das Zimmer, und kühler Luftzug voll Akazienduft machte die Kerzenflammen in den gläsernen Kronleuchtern flackern und schwellen. Auf dem kaum handbreiten Sims der hohen Parkmauer, hinter der ein Dunstmeer aus dem tief unten jenseits der Moldau schimmernden Prag rötlichen Dunst empor zu den Sternen hauchte, schritt langsam und aufrecht ein Mann, die Hände tastend vorgestreckt wie ein Blinder, bald gespenstisch, halb verdeckt durch die silhouettenhaften Schlagschatten der Baumäste, daß es schien, als sei er aus glitzerndem Mondlicht geronnen, dann wieder grell beschienen, wie frei schwebend über dem Dunkel. Der kaiserliche Leibarzt Flugbeil traute seinen Augen nicht. Eine Sekunde lang glaubte er, er träume. Dann brachte ihn das plötzliche, wütende Aufbellen des Hundes zur Besinnung. Er hörte einen gellenden Schrei, sah die Gestalt auf dem Sims schwanken und, wie von einem lautlosen Windstoß weggeweht, verschwinden. Ein Prasseln und Brechen von Zweigen und Gebüsch verriet ihm, dass der Mann in den Garten gefallen war. »Mörder! Einbrecher! Man muß die Wache holen!« zitterte der Edle von Schirnding, der auf den Schrei hin mit der Gräfin aufgesprungen und zur Tür geeilt war. Konstantin Elsenwanger hatte sich wimmernd auf die Knie geworfen, das Gesicht in den Sitzpolstern seines Lehnstuhls vergraben, und betete, in den gefalteten Händen noch ein gebratenes Hühnerbein, das Vaterunser. Auf die schrillen Befehle des kaiserlichen Leibarztes, der wie ein riesiger nächtlicher Vogel mit federlosen Flügelstümpfen von der Verandabrüstung hinab in die Finsternis gestikulierte, kam die Dienerschaft aus dem Portierhäuschen in den Park gelaufen und durchsuchte mit Windlichtern, wild durcheinanderrufend, die dunklen Bosketts. Der Hund schien den Eindringling gestellt zu haben, denn er bellte laut und anhaltend in regelmäßigen Intervallen. »No, alsdann, was ist denn? Habt's den preußischen Kosaken endlich?« zürnte die Gräfin, die von Anfang an nicht die Spur von Aufregung oder Angst gezeigt hatte, durch ein offenes Fenster hinunter. »Heilige Mutter Gottes, er hat den Hals gebrochen«, hörte man das Dienstmädchen Boisgenat jammernd aufkreischen. Dann trugen die Leute den leblosen Körper eines Menschen von dem Fuß der Mauer her in den Lichtschein, den das helle Zimmer hinaus auf den Rasenplatz warf. »Bringt ihn herauf, rasch, bevor er verblutet«, befahl die Gräfin kalt und ruhig, ohne auf das Gewinsel des Hausherrn zu achten, der entsetzt dagegen protestierte und verlangte, man solle den Toten über die Mauern den Abhang hinunterwerfen, ehe er wieder lebendig werden könne. »Bringt ihn wenigstens hier hinein ins Bilderzimmer«, flehte Elsenwanger, drängte die Greisin und den Pinguin, der einen der brennenden Armleuchter ergriffen hatte, in den Ahnensaal und verschloss die Tür hinter ihnen. Außer ein paar geschnitzten Stühlen mit hohen, vergoldeten Lehnen und einem Tisch standen keinerlei Möbel in dem langgezogenen, gangartigen Raum. Der dumpf morsche Geruch und die Staubschicht auf dem Steinboden verrieten, dass er nie gelüftet wurde und seit langem nicht mehr betreten worden war. Die lebensgroßen Gemälde darin waren ohne Rahmen in die Täfelung der Wände eingelassen. Porträts von Männern in Lederkollern, Pergamentrollen gebieterisch in den Händen haltend, Frauen dazwischen mit Stuartkragen und Puffen an den Ärmeln, ein Ritter in weißem Mantel mit Malteserkreuz, eine aschblonde junge Dame im Reifrock, Schönheitspflästerchen auf Wange und Kinn, ein grausames, wollüstig süßes Lächeln in den verderbten Zügen, mit wundervollen Händen, schmaler, gerader Nase, fein geschnittenen Nüstern und feinen, hochgeschwungenen Brauen über den grünlichen Augen. Eine Nonne im Habit der Barnabiterinnen, ein Page, ein Kardinal mit asketischen, mageren Fingern, bleigrauen Lidern und versunkenem, farblosem Blick. So standen sie in ihren Nischen, dass es aussah, als kämen sie aus langen, dunklen Gängen herbei ins Zimmer, aufgeweckt nach jahrhundertelangem Schlaf infolge des flackernden Glanzes der Kerzen und der Unruhe im Haus. Bald schienen sie sich heimlich vorbeugen zu wollen, voll Vorsicht, dass nicht ein Rascheln der Kleider sie verrate, schienen die Lippen zu bewegen und lautlos wieder zu schließen, mit den Fingern zu zucken oder die Mienen hochzuziehen, um sofort in Starrheit zu versinken, als hielten sie den Atem an und ließen ihr Herz stillstehen, wenn der Blick der beiden Lebenden sie flüchtig streifte. »Sie werden ihn nicht retten können, Flugbeil«, sagte die Gräfin und sah wartend unverwandt zur Tür. »Es ist wie damals. Wissen Sie, er hat den Dolch im Herzen stecken. Sie werden wieder sagen, hier ist leider jede menschliche Kunst am Ende.« Der kaiserliche Leibarzt verstand im ersten Moment nicht, was sie meinte. Dann begriff er mit einem Mal. Er kannte das an ihr. Sie verwechselte die Vergangenheit mit der Gegenwart, pflegte dergleichen zuweilen zu tun. Dasselbe Erinnerungsbild, das ihr Gedächtnis verwirrte, wurde plötzlich auch in ihm lebendig. Vor vielen, vielen Jahren hatte man in ihrem Schloss auf dem Hradschin ihren Sohn erstochen ins Zimmer hineingetragen, und vorher ein Schrei im Garten, das Bellen eines Hundes, alles genau wie heute. Wie jetzt hier im Raum waren auch damals Ahnenbilder an den Wänden gehangen und war ein silberner Armleuchter auf dem Tisch gestanden. Einen flüchtigen Augenblick lang war der Leibarzt so verwirrt, dass er nicht mehr wusste, wo er war. Die Erinnerung hielt ihn so gefangen, dass es ihm gar nicht wie Wirklichkeit vorkam, als man den Verunglückten zur Tür hereinbrachte und vorsichtig niederlegte. Er suchte unwillkürlich nach Worten des Trostes für die Gräfin, wie einst, bis ihm mit einem Schlag klar bewusst wurde, dass es doch nicht ihr Sohn war, der hier lag, und dass statt ihrer jugendlichen Erscheinung von damals eine Greisin mit weißen Ringellocken am Tisch stand. Eine Erkenntnis, schneller als ein Gedanke und schneller, als dass er sie richtig hätte erfassen können, durchzuckte ihn und ließ das dumpfe, rasch verdämmernde Gefühl in ihm zurück, dass die Zeit nichts als eine diabolische Komödie sei, die ein allmächtiger, unsichtbarer Feind dem menschlichen Gehirn vorgaukelt. Nur die einzige Furcht blieb ihm als Ernte, dass er blitzartig mit dem inneren Empfinden einen Moment lang begriffen hatte, was er früher niemals richtig zu verstehen fähig gewesen war, nämlich die seltsamen, befremdlichen Seelenzustände der Gräfin, die bisweilen sogar historische Ereignisse aus der Zeit ihrer Ahnen als gegenwärtig empfand und mit ihrem Alltagsleben unentwirrbar zu verknüpfen pflegte. Er empfand es wie einen unwiderstehlichen Zwang, dass er sagen musste, Wasser bringen, Verbandszeug, dass er sich wieder, wie damals, herabbeugte und nach dem Aderlassschnepper in seiner Brusttasche griff, den er aus alter, längst überflüssig gewordener Gewohnheit immer bei sich trug. Erst als der Atemhauch aus dem Munde des Ohnmächtigen seine prüfenden Finger traf und sein Blick zufällig auf die nackten weißen Schenkel Boženas fiel, die mit der den böhmischen Bauernmädchen eigentümlichen, schamfreien Ungeniertheit sich mit emporgerutschtem Rock niedergekauert hatte, um besser sehen zu können, kam er wieder völlig ins Gleichgewicht. Das Bild der Vergangenheit löste sich angesichts der fast schreckhaften Gegensätze zwischen blühendem jungen Leben, der Totenstarre des Bewusstlosen, den schemenhaften Gestalten der Ahnengemälde und den greisenhaft gefurchten Zügen der Gräfin wie ein verdunstender Schleier von der Gegenwart. Der Kammerdiener stellte den Leuchter mit den brennenden Kerzen auf den Boden, und ihr Schein erhellte das eigentümlich charakteristische Gesicht des Verunglückten, der, die Lippen unter dem Einfluss der Ohnmacht aschfarben und wieder natürlich abstehend, von den grellrot geschminkten Wangen, eher der wächsernen Figur einer Schaubude als einem Menschen glich. »Heiliger Wenzel, es ist der Zrcadlo«, rief das Dienstmädchen und zog, wie unter der Empfindung, als habe das Pagenporträt in der Wandnische infolge des Lichtflackerns plötzlich ein begehrliches Auge auf sie geworfen, züchtig ihren Rock über die Knie. »Wer ist's?« fragte die Gräfin erstaunt. »Der Zrcadlo, der Spiegel«, erklärte der Kammerdiener, den Namen Zrcadlo aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzend. »Wir nennen ihn so hier oben auf dem Hradschin, aber mir weiß nicht, ob er wirklich so heißt. Er isse sich Aftermeister bei der...« Er stockte verlegen. »Bei der... no, halt bei der böhmischen Liesel.« »Bei wem?« Das Dienstmädchen kicherte in den vorgehaltenen Arm, und auch das übrige Gesinde verbiss mühsam das Lachen. Die Gräfin stapfte mit dem Fuß auf. »Bei wem will ich wissen?« »Die böhmische Liesel. Das war in früheren Jahren eine berühmte Hetäre«, nahm der Leibarzt das Wort und richtete sich an dem Verunglückten auf, der bereits die ersten Lebenszeichen von sich gab und mit den Zähnen knirschte. »Ich wusste gar nicht, dass sie noch lebt und sich auf dem Hradschin herumtreibt. Sie muss ja uralt sein. Sie wohnt wohl in der Totengasse, ja, wo die schlechten Madeln alle beisammen sind«, bekräftigte Bosenna eifrig. »So geh sie das Frauenzimmer holen«, befahl die Gräfin. Dienstbeflissen eilte das Mädchen hinaus. Inzwischen hatte sich der Mann aus seiner Betäubung erholt, starrte eine Weile in die Kerzenflammen und stand dann langsam auf, ohne die geringste Notiz von seiner Umgebung zu nehmen. »Glaubt ihr, dass er hat einbrechen wollen?«, fragte die Gräfin halblaut das Gesinde. Der Kammerdiener schüttelte den Kopf und tupfte sich vielsagend auf die Stirn, um anzudeuten, dass er ihn für wahnsinnig halte. »Meines Erachtens handelt es sich um einen Fall von Schlafwandeln«, erklärte der Pinguin. »Solche Kranke pflegen bei Vollmond von einem unerklärlichen Wandertrieb befallen zu werden, indem sie dann, ohne sich dessen bewusst zu sein, allerhand seltsame Handlungen begehen, Bäume, Häuser und Mauern erklettern und oft auf den schmalsten Stegen und in schwindelnder Höhe, zum Beispiel auf Dachrinnen, mit einer Sicherheit einherzuschreiten, die ihnen bestimmt mangeln würde, wenn sie wach wären.« »Holla, Sie, Pane Zrcadlo«, wandte er sich an den Patienten, »glauben Sie, dass Sie jetzt so weit bei sich sind, dass Sie nach Hause gehen können?« Der Mondsüchtige gab keine Antwort. Trotzdem schien er die Frage gehört, wenn auch nicht verstanden zu haben, denn er drehte langsam den Kopf nach dem kaiserlichen Leibarzt und blickte ihm mit leeren, unbeweglichen Augen ins Gesicht. Der Pinguin fuhr unwillkürlich zurück, strich sich ein paar Mal nachdenklich über die Stirn, als stöberte er in seinen Erinnerungen, und murmelte: »Zrcadlo? Nein, der Name ist mir fremd. Aber ich kenne diesen Menschen doch. Wo habe ich ihn nur gesehen?« Der Eindringling war hochgewachsen, hager und dunkelhäutig. Langes, trockenes, graues Haar hing ihm wirr um den Schädel. Das schmale, bartlose Gesicht mit der scharf geschnittenen Hakennase, der fliehenden Stirn, den eingesunkenen Schläfen und den verkniffenen Lippen, dazu die Schminke auf den Wangen und der schwarze, abgetragene Samtmantel, das alles wirkte durch die Schroffheit des Widerspiels, als habe ein wüster Traum und nicht das Leben selbst diese Gestalt in den Raum gestellt. »Er sieht aus wie ein Pharao der alten Ägypter, der die Verkleidung eines Komödianten gewählt hat, um zu verbergen, dass seine Mumie unter der Maske steckt«, schoss dem kaiserlichen Leibarzt ein grauser Gedanke durch den Kopf. »Unbegreiflich, dass ich mich nicht entsinnen kann, wo ich diesen doch so auffallenden Zügen begegnet bin.« »Der Kerl ist tot«, brummte die Gräfin, halb für sich, halb zu dem Pinguin gewendet, und studierte furchtlos und ungeniert, als handle es sich um die Betrachtung einer Statue, in unmittelbarster Nähe durch ihr Lorgnett das Antlitz des aufrecht vor ihr stehenden Mannes. Solch eingeschrumpelte Augäpfel kann nur eine Leiche haben. Mir scheint, er kann sie überhaupt nicht bewegen, flog Beil. »So fürcht er sich doch nicht, Konstantin, wie ein altes Weib«, rief sie laut zur Speisezimmertür, an deren langsam sich öffnender Spalte die bleichen, erschreckten Gesichter des Hofrats Schirnding und des Barons Elsenwanger aufgetaucht waren. »Kommen Sie doch beide herein. Sie sehen ja, er beißt nicht.« Der Name Konstantin wirkte wie eine seelische Erschütterung auf den Fremden. Er zitterte einen Augenblick heftig von Kopf bis Fuß, und der Ausdruck seiner Züge wechselte blitzartig gleich dem eines Menschen, der in unglaublicher Weise Herr seiner Gesichtsmuskeln vor dem Spiegel Fratzen schneidet, als seien die Nasen, Backen und Kinnknochen unter der Haut plötzlich weich und biegsam geworden, verwandelte sich sein Mienenspiel aus der soeben hochmütig dreinblickenden starren Maske eines ägyptischen Königs, eine ganze Reihe sonderbarer Phasen durchlaufend, nach und nach in eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Familientypus der Elsenwanger. Kaum eine Minute später hatte eine gewisse bleibende Physiognomie sein bisheriges Aussehen derart verdrängt und sich in seinen Zügen festgesetzt, dass die Anwesenden zu ihrem größten Staunen momentelang glaubten, einen völlig anderen vor sich zu haben. Den Kopf auf die Brust gesenkt und die eine Wange, wie von einer Zahngeschwulst zum linken Auge, das darunter klein und stechend erschien, emporgezogen, trippelte er eine Weile mit krummen Knien, die Unterlippe vorgestreckt, unschlüssig auf dem Tisch herum, tastete dann an seinem Körper nach Taschen und wühlte scheinbar darin. Endlich erblickte er den Baron Elsenwanger, der sich, sprachlos vor Entsetzen, an den Arm seines Freundes Schirnding geklammert hielt, nickte ihm zu und meckerte: »Konstantindl, gut, dass du kommst. Den ganzen Abend habe ich dich schon gesucht.« »Jesus, Maria und Josef«, heulte der Baron und floh zur Tür. »Der Tod ist im Haus. Hilfe, Hilfe! Das ist ja mein seliger Bruder Bogomil.« Auch der Edle von Schirnding, der Leibarzt und die Gräfin, die alle drei den verstorbenen Baron Bogomil Elsenwanger bei dessen Lebzeiten gekannt hatten, waren bei dem Ton der Stimme des Schlafwandlers zusammengezuckt, so überaus ähnlich klang sie der des Verbliebenen. Ohne sich im Geringsten um sie zu kümmern, eilte Zrcadlo jetzt geschäftig im Zimmer hin und her und rückte an eingebildeten Gegenständen, die offenbar nur er sah, die aber vor dem geistigen Auge der Zuschauer leibhaftige Gestalt anzunehmen schienen. So plastisch und eindringlich waren seine Bewegungen, mit denen er sie anfasste, hob und wegstellte. Als er dann plötzlich aufhorchte, die Lippen spitzte, zum Fenster trippelte und ein paar Takte einer Melodie pfiff, als säße dort ein Star in einem Käfig, aus einer imaginären Kassette einen ebenso unsichtbaren Mehlwurm nahm und ihn seinem Liebling hinhielt, standen bereits alle so unter dem Bann des Eindrucks, dass sie vorübergehend ganz vergaßen, wo sie waren, und sich in die Umgebung zurückversetzt wähnten, in der der tote Baron Bogomil noch hier gehaust hatte. Erst als Zrcadlo, vom Fenster zurückkommend, wieder in den Lichtschein trat und der Anblick seines schäbigen, schwarzen Samtmantels die Illusion für einen Augenblick zerstörte, fasste sie das Grauen an, und sie warteten stumm und widerstandslos, was er weiter beginnen werde. Zrcadlo überlegte eine Weile, während der er wiederholt aus einer unsichtbaren Dose schnupfte, rückte sodann einen der geschnitzten Sessel in die Mitte des Zimmers vor einen eingebildeten Tisch, setzte sich und begann, vorgebeugt und den Kopf schiefgelegt, in der Luft zu schreiben, nachdem er vorher eine imaginäre Gänsefeder genommen, geschnitten und gespalten hatte. Wiederum mit so erschreckender, das Leben nachahmender Deutlichkeit, dass man sogar das Knirschen des Messers zu hören vermeinte. Mit angehaltenem Atem sahen ihm die Herrschaften zu. Das Gesinde hatte bereits vorher auf einen Wink des Pinguins das Zimmer auf Zehenspitzen verlassen. Nur von Zeit zu Zeit unterbrach ein angstvolles Stöhnen des Barons Konstantin, der von seinem toten Bruder den Blick nicht zu wenden vermochte, die tiefe Stille. Endlich schien Zrcadlo mit dem Brief, oder was er sonst zu schreiben sich einbildete, fertig zu sein, denn man sah ihn einen komplizierten Schnörkel, offenbar unter seinen Namenszug setzen. Geräuschvoll schob er den Stuhl zurück, ging zur Wand, suchte lange nach einer Bildernische, in der er tatsächlich einen wirklichen Schlüssel fand, drehte an einer Holzrosette an der Täfelung, sperrte ein dahinter sichtbar werdendes Schloss auf, zog ein Fach heraus, legte seinen Brief hinein und drückte die Schublade in die Wand zurück. Die Spannung der Zuschauer hatte sich so gesteigert, dass niemand die Stimme Boženas hörte, die draußen von der Tür halblaut rief: »Milost pane, Kneherr, dürfen wir herein?« »Haben Sie's gesehen? Flugbeil, haben Sie's auch gesehen? War das nicht eine wirkliche Schublade, was mein Bruder selig da aufgemacht hat?« brach Baron Elsenwanger stockend und schluchzend vor Aufregung das Schweigen. »Ich hab doch gar nicht geahnt, dass da eine Schublad ist.« Jammernd und die Hände ringend brach er los. »Bogumil, um Gottes Willen, ich hab dir doch nichts getan. Heiliger Watzlaw, vielleicht hat er mich enterbt, weil ich seit 30 Jahren nicht in der Teinkirche war.« Der kaiserliche Leibarzt wollte zur Wand gehen und nachsehen, aber ein lautes Klopfen an der Tür hielt ihn davon ab. Gleich darauf stand eine hohe, schlanke, in Fetzen gehüllte Weibsperson im Zimmer, die von Božena als die böhmische Liesel vorgestellt wurde. Ihr Kleid, ehemals kostbar und mit Schmelz besetzt gewesen, verriet noch immer durch seinen Schnitt und wie es sich um Schultern und Hüften legte, welche Sorgfalt auf seine Herstellung verwandt worden war. Der bis zur Unkenntlichkeit verknüllte und von Schmutz starrende Besatz an Hals und Ärmeln bestand aus echten Brüsseler Spitzen. Das Frauenzimmer mochte hoch in den 70ern sein, aber immer noch wiesen ihre Züge, trotz der grauenhaften Verwüstung durch Leid und Armut, die Spuren einstiger großer Schönheit auf. Eine gewisse Sicherheit im Benehmen und die ruhige, beinahe spöttische Art, mit der sie die drei Herren ansah, die Gräfin Zahradka würdigte sie überhaupt keines Blickes, ließen darauf schließen, dass ihr die Umgebung in keiner Weise imponierte. Sie schien sich eine Zeitlang an der Verlegenheit der Herren, die sie offenbar aus ihrer Jugendzeit her genauer kannten, als sie vor der Gräfin merken lassen wollten, zu weiden, denn sie schmunzelte vielsagend, kam aber dann dem kaiserlichen Leibarzt, der etwas Unverständliches zu stottern begann, mit der höflichen Frage zuvor: »Die Herrschaften haben nach mir geschickt. Darf man wissen, worum es sich handelt?« Verblüfft über das ungewöhnlich reine Deutsch und die wohlklingende, wenn auch ein wenig heisere Stimme, nahm die Gräfin ihre Lorgnette vor und musterte mit funkelnden Augen die alte Prostituierte. Aus der Befangenheit der Herren schloss sie mit richtigem weiblichem Instinkt sofort auf die wahre Ursache und rettete die peinlich gewordene Situation mit einer Reihe rascher, scharfer Gegenfragen. »Dieser Mann dort«, sie deutete auf Zrcadlo, der, das Gesicht zur Wand gekehrt, regungslos vor dem Bildnis der blonden Rokoko-Dame stand, »ist vorhin eingedrungen. Wer ist er? Was will er? Er wohnt, herr ich, bei Ihnen? Was ist mit ihm? Ist er wahnsinnig? Oder besoff?« Sie brachte das Wort nicht heraus. Bei der bloßen Erinnerung, was sie vor kurzem mit angesehen, packte sie wieder das Grauen. »Oder, ich mein, hat er Fieber? Ist er vielleicht krank?« milderte sie den Ausdruck. Die böhmische Liesel zuckte die Achseln und drehte sich langsam zu der Fragerin. In ihren wimpernlosen, entzündeten Augen, die in die leere Luft zu schauen schienen, als stünde dort, woher die Worte gekommen waren, überhaupt niemand, lag ein Blick so hochfahrend und verächtlich, daß der Gräfin unwillkürlich das Blut ins Gesicht stieg. »Er ist von dem Gartentor heruntergefallen«, mischte sich der kaiserliche Leibarzt schnell ein. »Wir glaubten anfangs, er sei tot, und haben deshalb nach Ihnen geschickt. Wer und was er ist«, fuhr er krampfhaft fort, »um zu verhindern, dass sich die Sachlage weiter unangenehm zuspitze, tut ja nichts zur Sache. Allem Anschein nach ist er ein Schlafwandler. Sie wissen doch, was das ist. Nun, sehen Sie, ich hab mir gleich gedacht, dass Sie wissen, was das ist. Ja, Sie müssen halt des Nachts auf ihn ein bissel Acht geben, damit er nicht wieder ausbricht. Vielleicht haben Sie die Güte, ihn jetzt wieder heimzubringen? Der Diener oder die Boena kann Ihnen dabei behilflich sein. Ja, nicht wahr, Baron, Sie geben doch die Erlaubnis?« »Ja, ja, nur heraus mit ihm«, wimmerte Elsenwanger. »O Gott, nur fort, nur fort!« »Ich weiß bloß, dass er Zrcadlo heißt und wahrscheinlich ein Schauspieler ist«, sagte die böhmische Liesel ruhig. »Er geht es nachts in den Weinstuben herum und macht den Leuten etwas vor. Freilich, ob er«, sie schüttelte den Kopf, »ob er selber weiß, wer er ist, hat wohl noch keiner herausgebracht. Und ich kümmere mich nicht darum, wer und was meine Mieter sind. Ich bin nicht indiskret. Pane Zrcadlo, kommen Sie, so kommen Sie doch. Sehen Sie denn nicht, dass hier keine Gastwirtschaft ist?« Sie ging zu dem Mondsüchtigen und faßte ihn an der Hand. Willenlos ließ er sich zur Tür führen. Die Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Baron Bogumil war vollständig aus seinen Zügen gewichen. Seine Gestalt schien wieder größer und straffer, sein Gang sicher und das normale Selbstbewusstsein halb und halb zurückgekehrt. Trotzdem nahm er noch immer keine Notiz von den Anwesenden, als seien alle seine Sinne für die Außenwelt verschlossen, wie die eines Hypnotisierten. Aber auch der hochfahrende Ausdruck des ägyptischen Königs war aus seinem Gesicht ausgelöscht. Nur noch ein Schauspieler, eine Maske aus Fleisch und Haut, jeden Augenblick zu einer neuen, unbegreiflichen Veränderung gespannt, eine Maske, wie der Tod sie selbst tragen würde, wenn er beschlösse, sich unter die Lebenden zu mischen. »Das Antlitz eines Wesens«, fühlte der kaiserliche Leibarzt, »den wiederum eine dumpfe Furcht, er müsse diesen Menschen schon einmal irgendwo gesehen haben, befallen hatte, eines Wesens, das heute der und morgen ein völlig anderer sein konnte, ein anderer nicht nur für die Mitwelt, nein, auch für sich selbst, eine Leiche, die nicht verwest und der Träger ist für unsichtbare, im Weltraum umherirrende Einflüsse, ein Geschöpf, das nicht nur Spiegel heißt, sondern vielleicht wirklich einer ist.« Die böhmische Liesel hatte den Mondsüchtigen aus dem Zimmer gedrängt, und der kaiserliche Leibarzt benützte die Gelegenheit, ihr zuzuflüstern: »Geh Sie jetzt, Lisenka, ich werde Sie morgen aufsuchen, aber sprech Sie mit niemand darüber. Ich muß Näheres über diesen Zrcadlo erfahren.« Dann blieb er noch eine Weile zwischen Tür und Angel stehen und horchte die Treppe hinab, ob die beiden wohl miteinander sprechen würden, aber das Einzige, das er hören konnte, waren immer die gleichen beruhigenden Worte des Frauenzimmers. Kommen Sie, Pane Zrcadlo, Sie sehen doch, es ist kein Gasthaus hier.« Als er sich umdrehte, bemerkte er, dass die Herrschaften bereits ins Nebenzimmer gegangen waren, sich am Spieltisch niedergesetzt hatten und auf ihn warteten. An den blassen, aufgeregten Gesichtern seiner Freunde sah er, dass ihre Gedanken wahrscheinlich nicht bei den Karten weilten und dass es nur ein herrischer Befehl der willensstarken alten Dame gewesen war, der sie gezwungen hatte, ihre gewohnheitsmäßige abendliche Zerstreuung aufzunehmen, als sei nicht das geringste geschehen. »Das wird heute ein konfuser Whist werden«, dachte er bei sich, ließ sich aber nichts merken, und nahm nach einer leichten, vogelartigen Verbeugung der Gräfin gegenüber Platz, die mit nervös zuckenden Händen die Blätter verteilte. Ende von Kapitel 1, gelesen von Hokus Pokus. Teil 2 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 2: Die neue Welt. Wie das Damoklesschwert, während seit Menschengedenken die Flugbeile, die alle kaiserliche Leibärzte gewesen waren, über Böhmens sämtliche gekrönte Häupter gehangen, bereit, unverzüglich auf ihre Opfer niederzufallen, sowie sich bei diesen auch nur die geringsten Anzeichen einer Krankheit zeigen wollten, war ein Sprichwort, das, auf dem Hradschin in Adelskreisen gang und gäbe, eine gewisse Bestätigung darin zu finden schien, dass mit dem Hinscheiden der Kaiserin-Witwe Maria Anna tatsächlich auch das Geschlecht der Flugbeile mit seinem letzten Sprossen, dem Hagestolz Thaddäus Flugbeil, genannt der Pinguin, dem Erlöschen geweiht war. Das Junggesellenleben des Herrn kaiserlichen Leibarztes, genau geregelt wie der Gang einer Uhr, hatte durch das nächtliche Abenteuer mit dem Schlafwandler Zrcadlo eine unliebsame Störung erlitten. Allerlei Traumbilder waren durch seinen Schlummer geschritten, und schließlich hatte sich darin sogar der Schatten der schwülen Erinnerungen aus der Jugendzeit verirrt, in denen die Reize der böhmischen Liesel, natürlich als diese noch schön und begehrenswert gewesen, eine nicht unwesentliche Rolle spielten. Ein neckisches, konfuses Gegaukel von Phantasien, in dem das ungewohnte Gefühl, er halte einen Bergstock in der Hand, gewissermaßen den Glanzpunkt bildete, weckte ihn schließlich zu ungebührlich früher Stunde. Jedes Frühjahr, genau am 1. Juni, pflegte der Herr kaiserliche Leibarzt zur Kur nach Karlsbad zu fahren, und zu diesem Zwecke, da er die Eisenbahn verabscheute, die er für eine jüdische Einrichtung hielt, eine Droschke zu benutzen. Wenn Karliczek, so hieß der isabellfarbene Klepper, der den Wagen ziehen durfte, den eindringlichen Weisungen seines alten, rot bewesteten Kutschers gemäß den 5 Kilometer entfernten Prager Vorort Holleschowitz erreicht hatte, wurde jedes Mal die erste Nachtrast gemacht und am nächsten Tag die dreiwöchentliche Fahrt in längeren und kürzeren Etappen, je nachdem Karliczek, das wackre Ross, gelaunt war, fortgesetzt. In Karlsbad angelangt, konnte sich's dann bis zur Rückreise an Hafer dick und rund fressen, bis es einer rosa schimmernden Wurst auf 4 dünnen Stelzen glich, derweilen der Herr Leibarzt sich selbst Bewegung per Pedes verordnete. Das Erscheinen der roten Datumsziffer 1. Mai auf dem Abreiskalender über dem Bette gab sonst immer das Zeichen, dass es höchste Zeit sei, die Koffer zu packen, aber diesmal würdigte der Herr kaiserliche Leibarzt den Block keines Blickes, ließ den 30. April, der den schauerlichen Unterdruck Walpurgisnacht trug, ungerührt hängen, begab sich an seinen Schreibtisch, nahm einen ungeheuren, schweinsledernen, mit Messingecken verzierten Folianten vor, der schon von seinem Urgroßvater an jedem männlichen Flugbeil als Diarium gedient hatte, und begann unter den Aufzeichnungen seiner Jugendjahre nachzublättern, ob sich nicht vielleicht auf diesem Wege feststellen lasse, ob, wann und wo er dem unheimlichen Zrcadlo schon früher begegnet sei. Denn der Gedanke, dass dies der Fall sein müsse, quälte ihn unablässig. Seit seinem 45. Jahre und von dem Datum angefangen, als sein Vater gestorben war, hatte er pünktlich jeden Morgen seine Erlebnisse, genau wie einst seine seligen Vorfahren, eingetragen und jeden Tag mit fortlaufenden Zahlen versehen. Der heutige trug bereits die Ziffer 16.177. Da er nicht hatte wissen können, dass er Junggeselle bleiben und daher keine Familie hinterlassen werde, hatte er, ebenfalls nach dem Vorbilde seiner Ahnen, von Anfang an alles, was Liebesangelegenheiten betraf, durch Geheimschrift und Zeichen, die nur er allein enträtseln konnte, für unberufene Augen unlesbar gemacht. Solcher Stellen gab es in diesem Buche rühmenswerterweise nur wenige. Sie verhielten sich hinsichtlich Häufigkeit des Vorkommens durch Zahl der jeweils sorgfältig gebuchten, im Gasthaus zum schnell servierten Gulasch etwa wie 1:300. Trotz der Gewissenhaftigkeit, mit der das Diarium geführt war, konnte der Herr Leibarzt keine Stelle finden, die auf den Schlafwandler irgendwelchen Bezug gehabt hätte, und enttäuscht klappte er das Buch endlich zu. Schon beim Blättern hatte ihn ein unbehagliches Gefühl beschlichen. Während des Durchlesens der einzelnen Notizen war ihm zum ersten Mal unwillkürlich zu Bewusstsein gekommen, wie unsäglich eintönig im Grunde genommen seine Jahre dahingeflossen waren. Zu anderen Zeiten hätte er es wie stolz empfunden, sich eines Lebens so regelmäßig und abgezirkelt, wie das kaum eines der exklusivsten Hradschiner Adelskreise rühmen zu können, und dass auch seinem Blute, trotzdem es nicht blau und nur bürgerlich war, jegliche Hast und jegliche plebejische Fortschrittsgier seit Generationen abhanden gekommen sei. Mit einem Mal kam es ihm aber jetzt, unter dem noch frischen Eindruck des nächtlichen Geschehnisses im Hause Elsenwanger, vor, als wäre ein Trieb in ihm erwacht, für den er nur hässliche Namen finden konnte. Namen wie Abenteuersucht, Unbefriedigtsein oder Neugierde, unerklärlichen Vorgängen nachforschen zu wollen und dergleichen mehr. Befremdet sah er sich in der Stube um. Die schmucklosen, weißgekalkten Wände störten ihn. Früher hatten sie ihn doch nie gestört. Warum plötzlich jetzt? Er ärgerte sich über sich selbst. Die drei Zimmer, die er bewohnte, lagen im südlichen Flügel der königlichen Burg, die ihm die kaiserlich-königliche Schlosshauptmannschaft, als er pensioniert worden war, angewiesen hatte. Von einer vorgebauten Brüstung aus, in der ein mächtiges Fernrohr stand, konnte er hinab in die Welt, nach Prag sehen, und dahinter, am Horizont, noch die Wälder und sanft gewellten grünen Flächen einer Hügellandschaft unterscheiden, während ein anderes Fenster den oberen Flusslauf der Moldau, ein silbrig glitzerndes Band, das sich in dunstiger Ferne verlor, als Aussicht bot. Um seine wild gewordenen Gedanken ein wenig zur Ruhe zu bringen, trat er an das Teleskop und richtete es auf die Stadt, wobei er sich, wie es seine Gewohnheit war, vom Zufall die Hand führen ließ. Das Instrument vergrößerte in außerordentlichem Maße und hatte infolgedessen nur ein winziges Gesichtsfeld, so daß dem Beschauer die Gegenstände, auf die es gerichtet wurde, so dicht ans Auge gerückt erschienen, als stünden sie in seiner unmittelbaren Nähe. Der Herr kaiserliche Leibarzt beugte sich zur Linse nieder, mit dem unwillkürlichen, kaum gedachten heimlichen Wunsche, einen Schornsteinfeger auf einem Dache oder sonst irgendein glückverheißendes Omen zu erblicken, fuhr aber gleich darauf mit einem Ausdruck des Schreckens zurück. Das Gesicht der böhmischen Liesel hatte ihn nämlich lebensgroß, hämisch verzerrt und mit den wimpernlosen Lidern blinzelnd, als sehe und erkenne sie ihn gar wohl, angegrinst. So schreckhaft und ungeheuerlich war der Eindruck gewesen, dass der Herr Leibarzt an allen Gliedern zitterte und eine Weile bestürzt an dem Fernrohr vorbei in den sonnendurchflimmerten Luftraum starrte, jede Sekunde gewärtig, die alte Vettel leibhaftig und womöglich auf einem Besen reitend als Gespenst vor sich auftauchen zu sehen. Als er sich schließlich aufraffte, zwar voll Staunens darüber, wie seltsam der Zufall gespielt hatte, aber immerhin froh, sich die Sache ganz natürlich erklären zu können, und wieder durch das Instrument blickte, war wohl die Alte verschwunden, und nur noch fremde, ihm gleichgültige Gesichter zogen an dem Seefeld vorbei, aber es wollte ihm scheinen, als läge in ihren Mienen eine seltsame Aufregung, eine Spannung, die sich auf ihn übertrug. Er erkannte aus der Hast, mit der sie einander verdrängten, aus den Gestikulationen der Hände, den eilfertig schwätzenden Lippen, aus den zeitweilig weit aufgerissenen Mündern, die Schreie auszustoßen schienen, dass ein Volksauflauf entstanden sein müsse, dessen Ursache sich jedoch wegen der großen Entfernung nicht feststellen ließ. Ein kleiner Ruck, den er dem Fernrohr gab, machte das Bild im Nu verschwinden, und an seine Stelle trat, zuerst in verschwommenen Umrissen, ein viereckiges, dunkles Etwas, das allmählich beim Näherschrauben der Linse zu einem offenen Giebelfenster mit zerbrochenen, mit Zeitungspapier verklebten Scheiben gerann. Ein junges, in Lumpen gehülltes Weib, das Gesicht leichenhaft eingefallen und verhärmt, die Augen tief in den Höhlen, saß in dem Rahmen und hielt den Blick mit stumpfer, vertierter Gleichgültigkeit unbeweglich auf ein skelettartig abgemagertes kleines Kind gerichtet, das vor ihr lag und offenbar in ihren Armen gestorben war. Das grelle Sonnenlicht, das die beiden umfing, ließ jede Einzelheit mit grausamer Schärfe erkennen und vertiefte mit seinem jubelvollen Frühlingsglanz den furchtbaren Missklang zwischen Jammer und Freude bis zur Unerträglichkeit. »Der Krieg, ja, der Krieg«, seufzte der Pinguin und versetzte dem Rohr einen Stoß, um sich durch den grässlichen Anblick nicht unnötigerweise den Appetit für sein Gabelfrühstück zu verderben. »Der rückwärtige Eingang eines Theaters oder so etwas Ähnliches muß das sein«, murmelte er sinnend, als sich gleich darauf eine neue Szene vor ihm abrollte. Zwei Arbeiter trugen, begafft von zahlreichen Gassenjungen und knicksenden alten Weibern in Kopftüchern, aus einem gähnenden Tor ein Kolossalgemälde, worauf ein Greis mit langem, in den Augen den Ausdruck unsäglicher Milde und die rechte segnend ausgestreckt, während die linke fürsorglich einen Globus umspannt hielt. Wenig befriedigt und von widerstrebenden Gefühlen gequält, zog sich der kaiserliche Leibarzt ins Zimmer zurück, nahm die Botschaft seiner Köchin, der Wenzel warte unten, wortlos entgegen, ergriff Zylinder, Handschuhe und Elfenbeinstock und fügte sich knarrenden Fußes die kühle Steintreppe hinab in den Schlosshof, wo der Kutscher bereits mit dem Abbau des Droschkendaches beschäftigt war, um die hohe Gestalt seines Herrn ohne Anstoß im Innern des Wagens verstauen zu können. Die Karosse war so ziemlich den größten Teil der steilen Straße hinabgerasselt, als dem Pinguin plötzlich ein Gedanke durch den Kopf schoss, der ihn veranlasste, so lange an die klapprigen Fensterscheiben zu klopfen, bis Karliczek sich endlich bequemte, durch Steifmachen seiner isabellfarbigen Vorderstelzen der Fahrt ein jähes Ende zu bereiten, und Wenzel vom Bock sprang und mit gezogenem Hut an den Schlag trat. Wie aus dem Boden gewachsen, umdrängte sofort eine Schar Schulbuben den Wagen und vollführte, als sie den Pinguin darin erblickte, seines Spitznamens eingedenk eine Art lautlosen Polarvogeltanz, wobei sie mit gekrümmten Armen unbeholfene Flugbewegungen nachahmten und wie mit spitzen Schnäbeln nacheinander hackten. Der Herr kaiserliche Leibarzt würdigte die Spötter keinen Blickes und flüsterte dem Kutscher etwas zu, das diesen einen Augenblick lang buchstäblich erstarren ließ. »Exzellenz, Knäherr, wo's in die Totengass wollen sich Exzellenz fahren?« stieß der Mann endlich halblaut hervor. »Zu die Menscher? Und jetzen in der Früh schon?« »Aber die böhmische Liesel wohnt sich doch gar nicht in der Totengasse«, fuhr er erleichtert fort, als ihm der Pinguin sein Vorhaben genauer auseinandergesetzt hatte. »Die böhmische Liesel wohnt sich doch in der neuen Welt, Gott sei Dank.« »In der Welt? Unten?« fragte der kaiserliche Leibarzt zurück und warf einen missgelaunten Blick aus dem Fenster auf das zu seinen Füßen liegende Prag. »In der neuen Welt«, beruhigte ihn der Kutscher, »in der Gassen, was sich um den Hirschgraben rundum dumm zieht.« Dabei deutete er mit dem Daumen zum Firmament empor und beschrieb dann behende mit dem Arm eine Schlinge in der Luft, als wohne die alte Dame in beinahe unzugänglichen Gefilden, sozusagen im Astralreich zwischen Himmel und Erde. Einige Minuten später klomm Karlitschek wieder mit den gemessen langsamen Bewegungen eines schwindelfreien kaukasischen Gebirgsmaultieres die abschüssige Spornergasse bergan. Dem Herrn kaiserlichen Leibarzt war eingefallen, dass er vor kaum einer halben Stunde die böhmische Liesel durch das Fernrohr in den Straßen Prags gesehen hatte und dass daher die Gelegenheit, den Schauspieler Zrcadlo, der bei ihr wohnte, unter vier Augen zu sprechen, selten günstig sei. Und so hatte er beschlossen, aus diesem Umstand Nutzen zu ziehen und lieber auf das Gabelfrühstück beim Schnell zu verzichten. Die Gasse, genannt die Neue Welt, bestand, wie der Herr kaiserliche Leibarzt eine Weile später, die Droschke musste zurückbleiben, um peinliches Aufsehen zu vermeiden, Gelegenheit fand, sich zu überzeugen, aus etwa sieben getrennt voneinander stehenden Häuschen und dicht gegenüber einer halbkreisförmigen Mauer, deren oberer Rand mit einem fortlaufenden Fries aus mit Kreide zwar primitiv von Knabenhand gezeichneten, nichtsdestoweniger aber äußerst drastischen Anspielungen auf das Geschlechtsleben verziert war. Von ein paar Kindern abgesehen, die fröhlich kreischend in der knöcheltief mit weißem Kalkstaub bedeckten Gasse Kreisel treten, war weit und breit kein menschliches Gesicht zu erblicken. Von dem Hirschgraben, dessen Hänge mit blühenden Bäumen und Sträuchern übersät waren, wehte ein duftgetränkter Hauch von Jasmin und Flieder herauf, und in der Ferne träumte das Lustschloss der Kaiserin Anna, von dem silberweißen Gischt der sprühenden Fontänen umgeben, mit seinem gebauchten, grün-kupfernen Patinadach im Mittagslicht wie ein riesiger glänzender Käfer. Dem kaiserlichen Leibarzt schlug mit einem Mal das Herz seltsam laut in der Brust. Die weiche, erschlaffende Frühlingsluft, der betäubende Geruch der Blumen, die spielenden Kinder, das dunstig hell leuchtende Bild der Stadt zu seinen Füßen und der ragende Dom mit den in Scharen über ihren Nestern kreischenden Dohlen, alles erweckte in ihm wieder das dumpf vorwurfsvolle Gefühl von heute Morgen, er habe seine Seele um ein ganzes langes Leben betrogen. Er sah eine Weile zu, wie sie die kleinen, grau-roten, kegelförmigen Kreisel unter den Schlägen der Peitsche drehten und Staubwölkchen emporwirbelten. Er konnte sich nicht entsinnen, jemals als Kind dieses lustige Spiel getrieben zu haben. Jetzt kam es ihm so vor, als hätte er ein langes Dasein voll Glück dadurch versäumt. Die offenen Flure der kleinen Häuser, in die er spähte, um die Wohnung des Schauspielers Zrcadlo zu erkunden, waren wie ausgestorben. In dem einen stand ein leerer Bretterverschlag mit Glasfenster, hinter denen wahrscheinlich in Friedenszeiten mit blauen Mohnkörnern bestreute Semmel verkauft worden waren, oder, wie ein ausgetrocknetes hölzernes Fässchen verriet, saurer Gurkensaft, gemäß der Landessitte, einen in diese Flüssigkeit hängenden Lederriemen gegen Entgelt von einem Heller zweimal durch den Mund ziehen zu dürfen. Vor einem anderen Eingang hing ein schwarz-gelbes Blechschild mit einem zerkratzten Doppeladler darauf und den Fragmenten einer Inschrift, die besagte, es dürfe hier straflos Salz an Reflektanten abgegeben werden. Aber alles das machte den betrüblichen Eindruck, als sei es längst nicht mehr wahr. Auch ein Zettel mit großen, einst schwarzen Buchstaben, »Zydese Mandjule«, was so viel heißen sollte wie »Hier dürfen Dienstmädchen gegen Vorausbezahlung von 12 Kreuzern eine Stunde lang Wäsche mangeln«, war halb zerrissen und ließ deutlich ahnen, dass der Gründer dieses Unternehmens jegliches Vertrauen auf seine Erwerbsquelle eingebüßt haben musste. Überall hatte die erbarmungslose Faust der Kriegsfurie die Spuren ihrer zerstörenden Tätigkeit hinterlassen. Aufs Geratewohl betrat der kaiserliche Leibarzt die letzte der Hütten, aus deren Schornstein ein dünner, langer Wurm graublauen Rauchs sich zum wolkenlosen Maienhimmel emporschlängelte, öffnete nach längerem, unbeantwortetem Klopfen eine Tür und sah sich, unliebsam überrascht, der böhmischen Liesel gegenüber, die eine Holzschüssel mit Brotsuppe auf den Knien, ihn schon auf der Schwelle erkannte und mit dem herzlichen Ausruf »Servus, Pinguin! Ja, du bist's!« willkommen hieß. Die Stube, gleichzeitig Küche, Wohnzimmer und Schlafraum, nach einer Lagerstätte aus alten Lumpen, Strohknödeln und zerknülltem Zeitungspapier in der Ecke zu schließen, war unendlich schmutzig und vernachlässigt. Alles, Tisch, Stühle, Kommode, Geschirr, stand wild durcheinander. Aufgeräumt sah eigentlich nur die böhmische Liesel selbst aus, da ihr der unvermutete Besuch offenbar eine große Freude bereitete. An den zerfetzten pompejanischen Tapeten hing eine Tapete morscher Lorbeerkränze mit blassblauen, verwaschenen Seidenscherben, darauf allerhand Huldigungen wie »der großen Künstlerin« und so weiter zu lesen waren, und daneben eine bändergeschmückte Mandoline. Mit der selbstverständlichen Gelassenheit einer Dame von Welt blieb die böhmische Liesel ruhig sitzen und streckte nur, geziert lächelnd, die Hand aus, die der Herr kaiserliche Leibarzt, blutrot vor Verlegenheit, zwar ergriff und drückte, aber zu küssen vermied. Den Mangel an Galanterie liebenswürdig übersehend, eröffnete die böhmische Liesel die Konversation mit ein paar einleitenden Worten über das schöne Wetter, wobei sie ungeniert ihre Suppe zu Ende schlürfte, und versicherte sodann seine Exzellenz ihrer hohen Befriedigung, einen so lieben alten Freund bei sich begrüßen zu dürfen. »Ein Feschak bist und bleibst halt doch, Pinguin«, änderte sie, unvermittelt ins Vertrauliche übergehend, die zeremonielle Tonart, ließ die hochdeutsche Ausdrucksweise fallen und bediente sich des Prager Jargons, was man so sagt, ein Sakramenski-Schlapp. Erinnerungen schienen sie zu überfallen, und einen Moment lang schwieg sie, die Augen unter sehnsuchtsvollen Erinnerungen geschlossen. Der Herr kaiserliche Leibarzt wartete gespannt, was sie wohl sagen werde. Dann girrte sie plötzlich heiser mit gespitzten Lippen »Brussi, Brussi« und breitete die Arme aus. Von Grauen geschüttelt prallte der Herr kaiserliche Leibarzt zurück und starrte sie entsetzt an. Sie achtete nicht darauf, stürzte zu einem Wandbrett, riss ein Bild, ein altes, verblichenes Daguerreotyp, das dort inmitten vieler anderer stand, an sich und bedeckte es mit glühenden Küssen. Dem Herrn kaiserlichen Leibarzt stockte fast der Atem. Er erkannte sein eigenes Konterfei, das er ihr vor wohl 40 Jahren geschenkt hatte. Dann stellte sie es behutsam, voll Zärtlichkeit wieder zurück, hob verschämt mit spitzen Fingern den zerlumpten Rock bis zum Knie und tanzte, den Kopf mit dem wirr zerzausten Haar wie in wollüstigen Träumen wiegend, eine gespenstische Gavotte. Der Herr kaiserliche Leibarzt stand wie gelähmt, das Zimmer drehte sich vor seinen Augen. »Danse macabre«, sagte etwas in ihm, und die beiden Worte tauchten in kraus geschnörkelten Buchstaben als Unterschrift zu einem alten Kupferstich, den er einst bei einem Antiquar gesehen, wie eine Vision vor ihm auf. Er konnte den Blick nicht von den skelettartig dünnen Beinen der Greisin wenden, die in schlottrigen, grünlich schimmernden schwarzen Strümpfen staken. Er wollte im Übermaß des Grauens zur Tür fliehen, aber der Entschluss entfiel ihm, noch ehe er gefasst war. Die Vergangenheit verband sich mit der Gegenwart in ihm zu einem inneren und äußeren Bannbild schreckhafter Wirklichkeit, dem zu entrinnen er sich ohnmächtig fühlte. Er wußte nicht mehr, war er selbst noch jung, und hatte sich die, die da vor ihm tanzte, urplötzlich aus einem soeben noch schönen Mädchen in ein leichenhaftes Scheusal mit zahnlosem Mund und entzündeten, runzligen Lidern verwandelt, oder träumte er nur, und seine eigene Jugend und die ihrige hatten in Wirklichkeit nie existiert? diese platten Klumpen an den grauschwarzen, schimmligen Überresten von niedergetretenen Stiefeln, die da vor ihm im Takte sich drehten und hüpften, konnten sie wirklich dieselben zierlichen Füßchen mit den zarten Knöcheln sein, die ihn einst so verliebt gemacht und entzückt hatten? Sie kann sie jahrelang nicht ausgezogen haben, das Leder würde in Stücke zerfallen sein. Sie schläft in ihnen, kam ein halber Gedanke flüsternd an seinem Bewusstsein vorbei, wuchtig verdrängt von einem andern. Es ist furchtbar, der Mensch verwest in dem unsichtbaren Grabe der Zeit, noch während er lebt. »Weißt du noch, Thaddäus«, flötete die böhmische Liesel heiser und krächzte die Melodie, »du, du, du, bist so kalt und machst allen so heiß, zauberst Flammen hervor aus dem Eis.« Dann hielt sie, wie mit einem Ruck zu sich gekommen, inne, warf sich in einen Sessel, krümmte sich, überwältigt von jäh ausbrechendem, namenlosem Schmerz zusammen und verbarg weinend ihr Gesicht in den Händen. Der kaiserliche Leibarzt erwachte aus einer Betäubung, raffte sich auf, gewann einen Augenblick Gewalt über sich und verlor sie gleich darauf wieder. Er erinnerte sich mit einmal deutlich seiner unruhig durchschlummerten Nacht und daß er denselben armen, verwitterten Körper noch vor wenigen Stunden als blühendes junges Weib liebestrunken im Traum in den Armen gehalten hatte, der jetzt, mit Lumpen bedeckt und von Schluchzkrämpfen und Leid geschüttelt, vor ihm lag. Er öffnete ein paarmal den Mund und schloss ihn wortlos wieder, wußte nicht, was er sagen sollte. »Liesel«, brachte er endlich mühsam hervor, »Liesel, geht's dir so schlecht?« Er ließ einen Blick durch die Stube schweifen und blieb mit den Augen an dem hölzernen Suppennapf hängen. »Hm, ja, Liesel, kann ich dir irgendwie helfen?« Früher hatte sie aus silbernen Tellern gegessen. Schaudernd sah er zu der schmutzstarrenden Lagerstätte hin. »Hm, und auf Daunen geschlafen?« Die Alte schüttelte heftig den Kopf, ohne das Gesicht zu heben. Der Herr kaiserliche Leibarzt hörte, wie sie ihr Wimmern hinter den Händen verbiss. Seine Fotografie auf dem Wandbrett schaute ihm geradeaus ins Gesicht. Der Widerschein eines blinden Spiegels am Fenster warf einen schrägen Lichtstrahl auf die ganze Reihe. Lauter schlanke, junge Kavaliere, die er alle gekannt hatte, manche auch jetzt noch als steif und weiß gewordene Fürsten und Barone, er selbst mit lachenden, lustigen Augen, in goldbetreßtem Rock, den Dreispitz unter den Armen. Schon vorhin, als er das Bild als das seine erkannt hatte, war die Absicht in ihm aufgestiegen, es heimlich zu entfernen. Unwillkürlich machte er einen Schritt darauf zu, schämte sich aber sofort seines Gedankens und blieb stehen. Schultern und Rücken der Alten bebten und zuckten noch immer vor verhaltenem Weinen. Er sah auf sie nieder, und ein tiefes, heißes Mitleid ergriff ihn. Er vergaß seinen Ekel vor ihrem schmutzigen Haar und legte ihr die Hand vorsichtig auf den Kopf, als getraue er sich nicht recht, streichelte sie sogar schüchtern. Es schien sie sichtlich zu beruhigen, und sie wurde allmählich still wie ein Kind. »Liesel«, fing er nach einer Weile wieder, ganz leise an, »Liesel, schau, mach dir nichts draus. Na ja, ich mein, wenn's dir schlecht geht. Weißt«, er suchte nach Worten, »na ja, weißt, es ist halt Krieg, und Hunger haben wir alle, jetzt, im Krieg.« Er schluckte ein paar Mal verlegen, denn er fühlte, dass er log. Er hatte doch noch niemals Hunger gehabt, wußte gar nicht, was das war. Sogar frisch gebackene Salzstangen aus weißem Mehl wurden ihm jeden Tag beim Schnell heimlich unter die Serviette gesteckt. »No, und jetzt, wo ich weiß, dass dir es schlecht geht, brauchst dich überhaupt nicht mehr sorgen, Liesel. Es ist ja von selbst versteht sich, dass ich dir hilf. No, und der Krieg...« Er trachtete, einen möglichst fröhlichen Ton in seine Rede zu legen, um sie aufzuheitern. »Er ist ja vielleicht übermorgen schon rum, und dann kannst ja auch wieder deinem Verdienst...« Er brach bestürzt ab. Es fiel ihm plötzlich ein, was sie war. Überdies konnte man in ihrem Fall doch kaum von Verdienst reden. »Ja, nachgehen«, schloss er den Satz halblaut nach einer kleinen Pause, denn er wußte kein besseres Wort. Sie haschte nach seiner Hand und küßte sie stumm und voll Dankbarkeit. Er fühlte ihre Tränen auf seine Finger fallen. »Geh, lass doch«, wollte er sagen, brachte es aber nicht heraus. Er blickte ratlos umher. Eine Weile schwiegen beide, dann hörte er, dass sie etwas murmelte, verstand aber die Worte nicht. »Ich dank«, schluchzte sie endlich, halb erstickt, »ich dank dir, Ping, ich dank dir, Thaddäus, nein, nein, kein Geld«, fuhr sie hastig fort, als er wieder davon anfangen wollte, er werde ihr helfen, »nein, ich brauch nichts.« Sie richtete sich schnell auf, drehte den Kopf zur Wand, damit er ihr schmerzverzerrtes Gesicht nicht sehen sollte, hielt aber dabei seine Hand krampfhaft fest. »Es geht mir ja ganz gut. Ich bin doch so glücklich, dass du dich nicht vor mir graust. Nein, nein, wirklich, mir geht's ganz gut. Weißt, es ist nur so schrecklich, wenn man sich erinnert, wie früher alles war.« Einen Augenblick würgte sie es wieder, und sie fuhr sich nach dem Hals, als bleibe ihr der Atem aus. »Weißt, dass man nicht alt werden kann, ist so furchtbar.« Der Pinguin sah sie erschrocken an und glaubte, sie rede irre. Erst nach und nach begriff er, was sie meinte, als sie anfing, ruhiger zu sprechen. »Vorhin, wie du herausgekommen bist, Thaddäus, da hab ich gemeint, ich bin wieder jung, und du hast mich noch lieb«, setzte sie ganz leise hinzu, »und so geht's mir oft, manchmal fast eine Viertelstunde lang. Besonders wenn ich auf der Gassen gehe, vergess ich, wer ich bin, und glaub, die Leute schauen mich so an, weil ich jung und schön bin. Dann freilich, wenn ich höre, was die Kinder hinter mir dreinrufen.« Sie schlug die Hände vors Gesicht. »Nimm's nicht so schwer, Liesel«, tröstete sie der kaiserliche Leibarzt. »Kinder sind immer grausam und wissen nicht, was sie tun. Du darfst's ihnen nicht nachtragen. Und wenn sie sehen, dass du dir nichts draus machst...« »Glaubst du denn, ich bin ihnen bös deshalb? Ich bin doch nie jemand bös gewesen, nicht einmal dem lieben Gott. Und dem hat doch heutzutage wahrhaftig jeder Mensch Grund, bös zu sein. Nein, das ist's nicht. Aber dieses Aufwachen jedes Mal, wie aus einem bösen Traum, das ist fürchterlich, Thaddäus, als wenn man bei lebendigem Leibe verbrennt.« Der Pinguin blickte wieder in der Stube umher und sann nach. »Wenn man's ihr ein wenig behaglicher machen würde«, dachte er, »vielleicht würde sie sich...« Sie schien seinen Gedanken erraten zu haben. »Du meinst, warum's so schauderhaft hier ist und warum ich so gar nichts mehr auf mich halte?« »Du, mein Gott, wie oft hab ich schon versucht, das Zimmer ein bissel sauberer zu machen, aber ich glaub, ich müsst wahnsinnig werden, wenn ich's tu. Wenn ich nur damit anfange und drück bloß einen Sessel zurecht, so schreit schon alles in mir auf, dass es ja doch nie mehr so werden kann, wie es früher war. So ähnlich geht's vielleicht vielen Menschen auch, nur können's die anderen nicht verstehen, die nie aus dem Licht haben in die Finsternis müssen. Du wirst's mir nicht glauben, Thaddäus, aber wirklich, es ist noch so etwas wie ein Trost darin für mich, dass alles um mich herum und ich selbst so unsagbar verkommen und scheußlich ist.« Sie starrte eine Weile vor sich hin, dann fuhr sie plötzlich auf. »Und ich weiß auch warum. Ja, warum soll nicht der Mensch auch gezwungen sein, mitten im tiefsten Schmutz zu leben, wo doch seine Seele in einem so grässlichen Kadaver stecken muß? Und dann, hier so mitten im Dreck, murmelte sie halblaut vor sich hin, vielleicht kann ich doch einmal vergessen. Sie fing an, wie geistesabwesend mit sich selbst zu sprechen. Ja, wenn der Zrcadlo nicht wär. Der Leibarzt horchte auf, als der Name fiel, und erinnerte sich, daß er doch eigentlich des Schauspielers wegen hergekommen sei. Ja, wenn der Zrcadlo nicht wär, ich glaub, er ist an allem schuld. Ich muß ihn fortschicken. Wenn ich nur die Kraft dazu hätt. Der Herr kaiserliche Leibarzt räusperte sich laut, um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. »Sag mal, Liesel, was ist das eigentlich mit dem Zrcadlo? Er wohnt doch bei dir?« fragte er endlich direkt heraus. Sie fuhr sich über die Stirn. »Der Zrcadlo? Wieso kommst du auf ihn?« »Nun, halt so. Nach dem, was gestern beim Elsenwanger passiert ist, mich interessiert der Mensch. Nur so, halt als Arzt.« Die böhmische Liesel kam langsam zu sich. Dann trat plötzlich ein Ausdruck des Schreckens in ihre Augen. Sie packte den kaiserlichen Leibarzt heftig am Arm. »Weißt du, manchmal, da glaub ich, er ist der Teufel. Jesus Maria Thaddäus, denk nicht an ihn.« »Aber nein«, sie lachte hysterisch auf, »das ist alles dummes Zeug. Es gibt doch gar keinen Teufel. Er ist natürlich nur verrückt. Oder ein Schauspieler. Oder alles beides zusammen.« Sie wollte wieder lachen, aber ihre Lippen verzerrten sich nur. Der kaiserliche Leibarzt sah, daß ein kalter Schauer sie überlief und ihre zahnlosen Kiefer schlotterten. »Selbstverständlich ist er krank«, sagte er ruhig, »aber manchmal muß er doch bei sich sein, und da hätte ich gern einmal mit ihm gesprochen.« »Er ist nie bei sich«, murmelte die böhmische Liesel. »Du hast aber doch gestern Nacht gesagt, er geht in den Beiseln herum und spielt den Leuten etwas vor.« »Ja, ja, das tut er. No, dazu muß er doch bei sich sein.« »Nein, das ist er nicht.« »So, der kaiserliche Leibarzt grübelte nach. »Aber er war doch gestern geschminkt. Tut er das vielleicht auch ohne Bewusstsein? Wer schminkt ihn denn?« »Ich.« »Du? Wieso?« »Damit er für einen Schauspieler gehalten wird und etwas verdienen kann und damit man ihn nicht einsperrt.« Der Pinguin blickte die Alte lange und misstrauisch an. »Es kann doch gar nicht sein, dass er ihr Zuhälter ist«, überlegte er. Sein Mitleid war verflogen, und der Ekel faßte ihn wieder an. »Wahrscheinlich lebt sie mit von seinen Einnahmen. Ja, ja, natürlich, so wird's wohl sein.« Aber die böhmische Liesel war mit einem Mal ganz verändert. Sie hatte ein Stück Brot aus der Tasche gezogen und kaute mürrisch daran. Der kaiserliche Leibarzt trat verlegen von einem Bein aufs andere. Er fing an, sich innerlich heftig zu ärgern, daß er überhaupt hierher gekommen war. »Wenn't gehen willst, ich halt dich nicht«, brummte die Alte nach einer peinlichen Pause längeren beiderseitigen Schweigens. Der Herr kaiserliche Leibarzt griff rasch nach seinem Hut und sagte, wie von einem Druck befreit, »Ja, freilich, Liesel, du hast recht, es ist schon spät. Ja, no, und so gelegentlich komm ich wieder nach dir schauen, Liesel.« Er tastete mechanisch nach seinem Portemonnaie. »Ich hab dir schon einmal gesagt, ich brauch kein Geld nicht«, fauchte die Alte los. Der Herr kaiserliche Leibarzt zuckte mit der Hand zurück und wand sich zum Gehen. »Alsdann, grüß dich, Liesel.« »Servus, Tat. Servus, Pinguin.« Im nächsten Augenblick stand der Herr kaiserliche Leibarzt, geblendet von der grellen Sonne, auf der Gasse und strebte gallig seiner Droschke zu, um so rasch wie möglich aus der neuen Welt heim zum Mittagessen zu fahren. Ende von Kapitel 2, gelesen von Hokus Pokus. Teil 3 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 3 Hungerturm. Abschnitt 1. In dem mauerumfriedeten stillen Hof des Daliborka, des grauen Hungerturms auf dem Hradschin, warfen die alten Linden bereits schräge Schatten, und das kleine Wärterhäuschen, darin der Veteran von Dreyk mit seiner gichtbrüchigen Gattin und seinem Adoptivsohn Ottokar, einem 19-jährigen Konservatoristen, wohnte, lag wohl schon eine Stunde in kühlem Nachmittagsdunkel. Der Alte saß auf einer Bank und zählte und sortierte einen Haufen Kupfer- und Nickelmünzen neben sich hin auf das morsche Brett, die ihm der Tag als Trinkgeld von den Besuchern des Turms eingebracht hatte. Jedes Mal, wenn er die Zahl 10 erreichte, machte er mit seinem Stelzbein einen Strich in den Sand. 2 Gulden 87 Kreizer, brummte er, als er fertig war, unzufrieden zu seinem Adoptivsohn hin, der an einen Baum gelehnt, emsig damit beschäftigt war, die spiegelnden Flecken an den Knien seines schwarzen Anzugs rau zu bürsten, und rief es dann mit lautem militärischem Meldeton durchs offene Fenster in die Stube hinein, damit es seine bettlägerige Frau hören könne. Gleich darauf sank er, den bis in den Nacken haarlosen Kopf, mit der hechtgrauen Feldwebelmütze bedeckt, in starrer, totenähnlicher Ruhe zusammen, wie ein Hampelmann, in dem der Lebensfaden plötzlich gerissen ist, und hielt seine halbblinden Augen unbeweglich auf den mit libellenförmigen Baumblüten übersäten Boden geheftet. Er achtete nicht einmal mit einem Wimpernzucken darauf, dass sein Adoptivsohn den Geigenkasten von der Bank nahm, sich seine Samtkappe aufsetzte und dem schwarz-gelb gestreiften, kasernenmäßigen Ausgangstor zuschritt. Er antwortete nicht auf den Abschiedsgruß. Der Konservatorist schlug den Weg nach abwärts ein, der Thunschen Gasse zu, in der die Gräfin Zaradka ein schmales, finsteres Palais bewohnte, blieb aber nach wenigen Schritten, wie von einem Gedanken erfasst, stehen, warf einen Blick auf seine abgeschabte Taschenuhr, kehrte hastig um und eilte, die Wiesenstege des Hirschgrabens abkürzend, wo immer es ging, zur neuen Welt empor, wo er, ohne anzuklopfen, das Zimmer der böhmischen Liesel betrat. Die Alte war so tief versponnen in ihre Jugenderinnerungen, dass sie lange nicht begriff, was er von ihr wollte. »Zukunft? Was ist das, Zukunft?« murmelte sie geistesabwesend, immer nur die letzten Worte seiner Sätze verstehend. »Zukunft? Es gibt doch gar keine Zukunft.« Sie musterte ihn langsam von oben bis unten. Der verschnürte Studentenrock des jungen Mannes verwirrte sie offenbar. »Warum nicht goldene Tressen heute? Er ist doch Obersthofmarschall«, fragte sie halblaut in die leere Luft hinein. »Aha, Pane von Dreyk, Mlasdi. Ah, der junge Herr von Dreyk will die Zukunft wissen. Ach so.« Und erst jetzt erfasste sie, wen sie vor sich hatte. Ohne weiter ein Wort zu verlieren, ging sie zur Kommode, bückte sich, fischte unter dem Möbel ein mit rötlichem Modellierton überzogenes Brett hervor, stellte es auf den Tisch, reichte dem Konservatoristen einen hölzernen Griffel und sagte, »Da, tupfen's, Pane von Dreyk, von rechts nach links, aber ohne zu zählen, nur an das denken, was Sie wissen wollen, und 16 Reihen untereinander.« Der Student nahm den Stift, zog die Augenbrauen zusammen und zögerte eine Weile. Dann wurde er plötzlich leichenblaß vor innerer Erregung und stach in fliegender Hast und mit zitternder Hand eine Anzahl Löcher in die weiche Masse. Die böhmische Liesel zählte sie zusammen, schrieb sie in Kolonnen neben und untereinander auf eine Tafel, während er ihr gespannt zusah, zeichnete die Resultate, in geometrischen Formen geordnet, in ein mehrfach geteiltes Viereck und schwätzte dabei mechanisch vor sich hin. Das sind die Mütter, die Töchter, die Neffen, die Zeugen, der Rote, der Weiße und der Richter, Drachenschwanz und Drachenkopf. Alles genau, wie's die alte böhmische Punktierkunst verlangt. So haben wir's gelernt von den Sarazenen, ehe sie vernichtet wurden in den Kämpfen am Weißen Berg. Der ist getränkt von Menschenblut. Böhmen ist der Herd aller Kriege. Und auch jetzt wieder war's der Herd und wird's immer bleiben. Jan Zizka, unser Führer, der Blinde. »Was ist's mit Zizka?« fuhr der Student aufgeregt dazwischen. »Steht da etwas von Zizka?« Sie achtete nicht auf die Frage. »Wenn die Moldau nicht so rasch flösse, heute noch wär sie rot vom Blut.« Dann änderte sie mit einem Mal den Ton wie in grimmiger Lustigkeit. »Weißt du, Buberl, warum so viele Blutegel in der Moldau sind? Vom Ursprung bis zur Elbe, wo du am Ufer einen Stein aufhebst, immer sind kleine Blutegel darunter. Das kommt, weil früher der Fluss ganz aus Blut bestand. Und sie warten, weil sie wissen, dass sie eines Tages wieder neues Futter kriegen.« »Was ist das?« Sie ließ erstaunt die Kreide aus der Hand fallen und starrte abwechselnd den jungen Mann und die Figuren auf der Tafel an. »Was ist das? Willst du vielleicht gar Kaiser der Welt werden?« Sie sah ihm forschend in die dunklen, flackernden Augen. Er gab keine Antwort, aber sie bemerkte, dass er sich am Tische krampfhaft festhielt, um nicht zu taumeln. »Am End wegen der da?« Sie deutete auf eine der geometrischen Figuren. »Und ich hab immer geglaubt, du hättest ein Gspusi mit der Bojena von Baron Elsenwanger.« Ottokar Vondrejk schüttelte heftig den Kopf. »So, es ist also schon wieder aus, Buberl. Na, was ein echtes böhmisches Madel ist, trägt nichts nach, auch nicht, wenn's ein Kind kriegt. Aber vor der da...« Sie zeigte wieder auf die Figur, »nimm dich in Acht. Die saugt Blut. Sie ist auch eine Tschechin, aber von der alten, gefährlichen Rass.« »Das ist nicht wahr«, sagte der Student heiser. »So? Glaubst du? Sie ist aus dem Stamme Borivoj, sag ich dir. Und du?« Sie blickte den jungen Mann lang und nachdenklich in das schmale braune Gesicht. »Und du? Du bist auch aus der Rasse Borivoj. So zwei zieht's zueinander wie Eisen und Magnet. Was braucht man da lang in den Zeichen zu lesen?« Sie wischte mit dem Ärmel über die Tafel, ehe sie der Student daran hindern konnte. »Gib nur Acht, dass du nicht das Eisen wirst und sie der Magnet, sonst bist du verloren, Buberl. Im Stamme Borivoj war Gattenmord, Blutschande und Brudermord an der Tagesordnung. Denk an Wenzel, den Heiligen.« Der Konservatorist versuchte zu lächeln. »Wenzel, der Heilige, war ebenso wenig aus dem Stamme Borivoj, wie ich es bin. Mich heißt doch bloß Vondrejk, Frau Lisinka.« »Sagen Sie mir nicht immer Frau Lisinka!« Wütend schlug die Alte mit der Faust auf den Tisch. »Ich bin keine Frau. Ich bin eine Hur. Ich bin ein Fräulein.« »Ich hätte nur noch gern gewusst, Lisinka, was haben Sie da vorhin gemeint mit dem Kaiser werden und mit Jan Zizka?« fragte der Student eingeschüchtert. Ein Knarren von der Wand her ließ ihn innehalten. Er drehte sich um und sah, dass im Rahmen der langsam sich öffnenden Tür ein Mann stand. Eine große schwarze Brille im Gesicht, den übermäßig langen Gehrock zwischen den Schultern ungeschickt ausgestopft, wie um einen Buckel vorzutäuschen. Die Nasenlöcher weit aufgebläht von Wattepfropfen, die darin staken, eine fuchsrote Perücke auf dem Schädel und einen ebensolchen Backenbart, dem man auf 100 Schritte ansehen konnte, dass er angeklebt war. »Prosim, milost pane, gnädigste«, wandte sich der Fremde mit deutlich verstellter Stimme an die böhmische Liesel. »Bitschän, pardon, wenn ich stähre, bitschän, war sich nicht vorhin der Herr kaiserliche Leibarzt von Flugbeil her?« Die Alte verzog ihren Mund zu einem lautlosen Grinsen. »Bitschän, man hat mir, Herrich, nämlich gesagt, dass er hier gewesen ist.« Die Alte grinste weiter wie eine Leiche. Der sonderbare Kerl wurde sichtlich betreten. »Ich soll nämlich dem Herrn kaiserlichen Leibarzt...« »Ich kenne keinen kaiserlichen Leibarzt«, schrie die böhmische Liesel jäh los. »Schauen Sie, dass Sie hinauskommen, Sie Rindvieh!« Blitzartig schloss sich die Tür, und der nasse Schwamm, den die Alte von der Schiefertafel abgerissen und nach dem Besuch geschleudert hatte, fiel klatschend zu Boden. Es war nur der Stefan Brabetz, kam sie der Frage des Konservatoristen zuvor. Er ist ein Privatspitzel. Er verkleidet sich jedes Mal anders und glaubt, dann kenne man ihn nicht. Wenn irgendwo etwas los ist, dann schnüffelt er's heraus. Er möcht dann immer was erpressen, aber er weiß nie, wie er's machen soll. Er ist von unten, aus Prag. Da sind sie alle so ähnlich. Ich glaub, das kommt von der geheimnisvollen Luft, die aus dem Boden steigt. Alle werden sie im Lauf der Zeit so wie er. Einer früher, einer später. Außer sie sterben vorher. Wenn einer dem anderen begegnet, grinst er hämisch, bloß damit der andere glaubt, man weiß was über ihn. Hast es noch nie gemerkt, Buberl?« Sie wurde seltsam unruhig und begann ruhelos im Zimmer hin und her zu wandern. »Dass in Prag alles wahnsinnig ist? Vor lauter Heimlichkeit? Du bist doch selbst verrückt, Buberl, und weißt es bloß nicht. Freilich, hier oben auf dem Hradschin, da ist eine andere Art Wahnsinn. Ganz anders als unten. So mehr ein versteinerter Wahnsinn. Wie überhaupt hier oben alles zu Stein geworden ist. Aber wenn's einmal losbricht, dann ist es, wie wenn steinerne Riesen plötzlich anfangen zu leben und die Stadt in Trümmer schlagen. Hab ich...« Ihre Stimme sank zu leisem Gemurmel herab. »Hab ich mir als kleines Kind von meiner Großmutter sagen lassen. Ja, na ja, und der Stefan Brabetz, der riecht's wahrscheinlich, dass hier auf dem Hradschin irgendwas in der Luft ist. Irgendwas los.« Der Student verfärbte sich und blickte unwillkürlich scheu nach der Tür. »Wieso? Was soll los sein?« Die böhmische Liesel redete an ihm vorbei. »Ja, glaub mir, Buberl, du bist jetzt schon verrückt. Vielleicht willst du wirklich Kaiser der Welt werden.« Sie machte eine Pause. »Freilich, warum soll's nicht möglich sein? Wenn's in Böhmen nicht so viele Wahnsinnige gäb, wie hätt's sonst immer der Herd der Kriege sein können? Ja, sei nur verrückt, Buberl. Dem Verrückten gehört am Schluss doch die Welt. Ich bin ja auch die Geliebte von König Milan Obrenowitsch gewesen, bloß weil ich geglaubt hab, dass ich's werden kann. Und wie viel hat gefehlt, wär ich Königin von Serbien geworden.« Es war, als erwachte sie plötzlich. »Warum bist du eigentlich nicht im Krieg, Buberl?« »So, ein Herzfehler. Na ja, Und warum meinst du, du bist kein Borivoj?« Sie ließ es nicht zur Antwort kommen. »Und wohin gehst du jetzt, Buberl, da mit der Geige?« »Zur Frau Gräfin Zaradka. Ich soll ihr vorspielen.« Die Alte sah überrascht auf, studierte wieder lang und aufmerksam den Gesichtsausschnitt des jungen Mannes und nickte dann, wie jemand, der seiner Sache gewiss ist. »Ja, Borivoj. Na, und hat sie dich gern, die Zaradka?« »Sie ist meine Patin.« Die böhmische Liesel lachte laut auf. »Patin. Patin. Der Student wußte nicht, wie er sich das Gelächter deuten solle. Er hätte seine Frage nach Jan Zizka gern wiederholt, aber er sah ein, dass es vergeblich wäre. Er kannte die Alte zu lange, um nicht aus ihrer plötzlich ungeduldig gewordenen Miene zu entnehmen, dass sie wünschte, die Audienz beendet zu sehen. Mit einem verlegenen, gemurmelten Dank drückte er sich zur Tür hinaus. Er war kaum des alten, im Abendrot träumenden Kapuzinerklosters, an dem er auf seinem Wege zum Palais der Gräfin Zahradka vorbei musste, ansichtig geworden, da erklang dicht nebenan, als wolle es ihn begrüßen, gleich einem zauberhaften Orchester von Äolsharfen, das ehrwürdige Glockenspiel der St. Loretto-Kapelle, und zog ihn in seinen magischen Bann. Eingehüllt von melodisch schwingenden Luftwellen, die ihn umfingen, getränkt von Blütenhauch aus den verborgenen nahen Gärten, wie der unendlich weiche, liebkosende Schleier einer unsichtbaren Himmelswelt, blieb er ergriffen stehen und lauschte, bis es ihm schien, als mischten sich die Töne eines alten Kirchenliedes darin, gesungen von tausend fernen Stimmen. Und wie er horchte, da war es, als käme es aus seinem Innern, dann wieder, als schwebten die Klänge ihm zu Häupten, um echogleich in den Wolken zu ersterben, bald so nahe, dass er glaubte, die lateinischen Worte der Psalmodie zu verstehen, bald, verschlungen vom hallenden Dröhnen aus dem erzenen Mund der Glocken, nur noch in leisen Akkorden, wie aus unterirdischen Kreuzgängen herauf. Sinnend schritt er über den mit hellen Birkenzweigen festlich geschmückten Ratschienplatz an der königlichen Burg vorüber, an deren steinerner Resonanz sich die Wogen der Töne brachen, daß er seine Geige in dem hölzernen Kasten vibrieren fühlte, als sei sie in ihrem Sarge lebendig geworden. Dann stand er auf der Plattform der neuen Schlossstiege und sah die breite Flut der 200 Balustraden umsäumten Granitstufen auf ein sonnenbeglänztes Dächermeer herab, aus dessen Tiefe einer ungeheuren schwarzen Raupe gleich eine Prozession langsam heraufkroch. Tastend schien sie ihren silbernen Kopf mit den purpurgefleckten Fühlern in die Höhe zu heben, wie unter dem weißen Baldachin, den vier Geistliche in Alba und Stola trugen, der Fürst Erzbischof mit rotem Scheitelbarett und die Füße in rotseidenen Schuhen, das goldgestickte Pluvial um die Schultern, der singenden Menge voran Stufe um Stufe emporschritt. In der warmen, unbeweglichen Abendluft schwebten die Flammen über den Kerzen der Ministranten, kaum wahrnehmbar als durchsichtige Ovale, und zogen dünne schwarze Qualmfäden durch die bläulichen Schwaden der feierlich geschwungenen Weihrauchfäßchen hinter sich drein. Das Abendrot lag auf der Stadt, glomm in Purpurstreifen über die lange Brücke, strömte, in Blut verwandeltes Gold, im Flusse unter ihren Pfeilern dahin, loderte in tausend Fenstern, als stünden die Häuser in Brand. Der Student starrte in das Bild hinein. Die Worte der alten Frau und was sie von der Moldau gesagt und daß ihre Wellen einstens rot gewesen, klang ihm in den Ohren. Das Schaugepränge, das die Schlosssteige herauf immer näher und näher ihm entgegenzog. Einen Augenblick ergriff es ihn wie Betäubung. Ja, so müßte es sein, wenn sein wahnwitziger Traum, gekrönt zu werden, dereinst Erfüllung gefunden haben würde. Er schloss eine Minute die Augen, um nicht zu sehen, daß sich Leute neben ihn gestellt hatten, die das Kommen der Prozession erwarteten. Eine kurze Spanne Zeit nur wollte er sich gegen das Gefühl einer nüchternen Gegenwart wehren. Dann wandte er sich um und durchquerte die Schlosshöfe der Burg, um auf andern, menschenleeren Wegen noch rechtzeitig in die Thunsche Gasse zu gelangen. Als er um das Landtagsgebäude bog, sah er von Weitem zu seiner Verwunderung das breite Tor des Wallsteinpalais weit offen stehen. Er eilte darauf zu, um einen Blick in den düsteren Garten mit seinen armdicken Efeuranken an den Mauern und die wundervolle Renaissancehalle und die historische Badegrotte dahinter zu erhaschen, die aus seinen Kinderjahren her, als er einmal all diese Pracht einer längst versunkenen Zeit hatte in nächster Nähe besichtigen dürfen, tief wie ein erschütterndes Erlebnis aus Märchenlanden, als unauslöschliche Erinnerung in seine Seele eingegraben standen. Lakaien in silberbordürten Livreen und kurzgeschnittenen Wangenbärten, die Oberlippe glatt rasiert, zogen schweigend das ausgestopfte Pferd, das einst Wallenstein geritten, heraus auf die Straße. Er erkannte es an der scharlachfarbenen Decke und den stieren gelben Glasaugen, die ihn, wie er sich plötzlich entsann, schon als Knabe lange bis in den Schlaf so mancher Nacht hinein als rätselvolles Vorzeichen, das er niemals deuten konnte, verfolgt hatten. Jetzt stand das Ross vor ihm in den rot-goldenen Strahlen der verscheidenden Sonne, die Füße auf ein dunkelgrünes Brett geschraubt, wie ein riesenhaftes Spielzeug aus einer Traumwelt herübergeholt und mitten hineingestellt in eine phantasiearme Zeit, die den furchtbarsten aller Kriege, den Krieg der Maschinendämonen gegen die Menschen, an dem gemessen die Schlachten Wallensteins anmuteten, wie alberne Wirtshausraufereien, mit stumpf gewordenen Sinnen hinnahm. Wieder, wie vorhin beim Anblick der Prozession, lief es ihm kalt über den Rücken, als er das Pferd, ohne Reiter, das nur darauf zu warten schien, dass sich ein entschlossener, ein neuer Gebieter in seinen Sattel schwinge, vor sich sah. Er hörte nicht, dass jemand geringschätzig hinwarf, das Fell sei von Motten zerfressen. Die Frage eines grinsenden Lakaien, der ihn spöttisch aufforderte, »Wollen der Herr Marschall vielleicht geruhen, aufzusteigen?« wühlte sein Innerstes auf und sträubten ihm das Haar, als habe er die Stimme des Herrn des Schicksals aus der Tiefe des Urgrundes vernommen. Der Hohn, der in den Worten des Bedienten lag, glitt an ihm ab. »Du bist jetzt schon verrückt, Buberl, nur weißt du es nicht«, hatte vor einer Stunde die Alte gesagt. Aber hatte sie nicht noch im selben Atem hinzugefügt, »Am Ende gehört dem Verrückten doch die Welt?« Er fühlte vor wilder Erregung das Herz bis hinauf zum Halse klopfen, riss sich los von seinen Hirngespinsten und floh hinüber zur Thunschen Gasse. Ende von Kapitel 3, Abschnitt 1. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 4 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 3 Hungerturm, Abschnitt 2. Die alte Gräfin Zahradka pflegte beim Kommen des Frühlings das kleine, finstere Palais ihrer Schwester, der verstorbenen Gräfin Morzin, zu beziehen, in dessen Zimmer nie ein heller Lichtstrahl fiel, denn sie hasste die Sonne und den Mai mit seinem lauen, brünstigen Atem und den festlich geputzten, fröhlichen Menschen. Ihr eigenes Haus, in der Nähe des Stratower Prämonstratenserklosters, auf dem höchsten Punkt der Stadt, lag zu solcher Zeit mit geschlossenen Fensterläden in tiefem Schlaf. Der Student stieg die schmale, ziegelsteingepflasterte Treppe hinauf, die, ohne einen Vorraum zu berühren, in einen kalten, nüchternen Gang mit Marmorfliesen auslief, in den die Türen der einzelnen Zimmer mündeten. Gott weiß, woher die Sage, es sei in dem kahlen, amtsgerichtsähnlichen Hause ein ungeheurer Schatz verborgen und es spuke darin, stammen mochte. Fast hätte man vermuten können, ein Witzbold habe sie erfunden, um den Widerspruch gegen alles Romantische, der von jedem Stein des Gebäudes ausging, nur greller hervorzuheben. Im Nu war jede Spur phantastischer Grübelei bei dem Studenten verflogen. Er fühlte sich mit einem Mal so deutlich als der mittellose, unbekannte Niemand, der er war, dass er unwillkürlich einen Kratzfuß schon vor der Tür machte, ehe er anklopfte und eintrat. Das Zimmer, in dem die Gräfin Zahradka ihn, in einem ganz in grauen Rupfen eingenähten Lehnstuhl sitzend, erwartete, war das Unbehaglichste, das sich denken ließ. Der alte Meißner Kamin, das Sofa, Kommoden, Sessel, der wohl 100 flammige venezianische Kerzenlüster, bronzene Büsten, eine Ritterrüstung, alles war mit Tüchern umhüllt, wie vor einer Versteigerung. Sogar über den zahllosen Miniaturporträts, die die Wände von oben bis unten bedeckten, hingen Gazeschleier. Zum Schutz gegen die Fliegen, glaubte der Student sich zu erinnern, dass es ihm einmal die Gräfin gesagt hatte, als er, damals ein Kind noch, sie nach dem Grund dieser sonderbaren Abwehrmaßnahmen gefragt hatte. Oder hatte es ihm nur geträumt? Die vielen, vielen Male, die er schon hier gewesen, konnte er sich nicht entsinnen, auch nur eine einzige Fliege bemerkt zu haben. Oft hatte er sich den Kopf zerbrochen, was wohl hinter den trüben Fensterscheiben, vor denen die alte Dame saß, liegen mochte, ob sie auf einen Hof hinausgingen, auf einen Garten oder auf eine Straße, aber nie hatte er den Versuch gewagt, sich zu überzeugen. Er hätte zu diesem Behufe an der Gräfin vorbeigehen müssen, und schon der Gedanke daran war ihm unfassbar. Der ewig gleiche Eindruck des Zimmers ließ nie einen neuen Entschluss in ihm aufwachen. In demselben Augenblick, wo er den Raum betrat, war er stets wie zurückgeschraubt in die Stunde, als er hier das erste Mal seinen Besuch machen musste, und kam sich vor, als sei sein ganzes Wesen, ebenfalls in Rupfen und Leinwand eingenäht, zum Schutz gegen Fliegen, die es gar nicht gab. Der einzige Gegenstand, der unverhüllt war, oder wenigstens nur teilweise, war ein lebensgroßes Porträt mitten unter den Miniaturen. In den grauen Kaliko, der es samt dem Rahmen umgab, war ein viereckiges Loch geschnitten, und daraus schaute mit kahlem, birnenförmigem Schädel und den Blick der wasserblauen, gefühllosen Fischaugen ins Leere gerichtet, das hängebackige Gesicht des toten Gatten der alten Dame, des ehemaligen Oberhofmarschalls Zahradka. Wer es ihm erzählt, hatte Ottokar Vondrejc längst vergessen, aber er wußte irgendwoher, der Graf wäre ein Mensch voll Grausamkeit und erbarmungsloser Härte gewesen, voll Rücksichtslosigkeit, nicht nur gegen die Leiden anderer, auch gegen die eigenen. So hätte er als Knabe, zum bloßen Zeitvertreib, sich durch den nackten Fuß einen Eisennagel in die Diele gehämmert. Katzen gab es eine Unzahl im Haus, lauter alte, langsam schleichende Geschöpfe. Oft sah der Student ihrer wohl ein Dutzend auf dem Gang auf- und niederwandeln, grau und leise, als warteten sie, wie zu Gericht geladene Zeugen, bis man sie vernähme. Aber nie betraten sie das Zimmer, und wenn sie einmal den Kopf irrtümlich zur Tür hereinstreckten, zogen sie ihn sofort wieder zurück, gewissermaßen mit einer Entschuldigung, dass sie einsehen, es sei noch nicht an der Zeit, ihre Aussage vorzubringen. Die Gräfin Zahradka hatte eine eigentümliche Art, den Studenten zu behandeln. Zuweilen ging von ihr etwas auf ihn über, was ihn berührte, wie die zärtliche Liebe einer Mutter, aber es dauerte immer nur wenige Sekunden. Im nächsten Augenblick fühlte er eine Welle eiskalter Verachtung, fast wie Hass. Woher es kam, war ihm nie klar geworden. Es schien mit ihrem ganzen Wesen verwachsen, war vielleicht eine Erbschaft uralter böhmischer Adelsgeschlechter, die seit Jahrhunderten gewohnt gewesen, von demütigen Domestiken umgeben zu sein. In Worten kam ihre Liebe, wenn es überhaupt eine solche war, nie zum Ausdruck, aber ihr fast grausiger Hochmut trat oft beredt genug hervor, wenn auch mehr in dem schroffen Ton, in dem sie etwas sagte, als in der Bedeutung der Rede selbst. Am Tage seiner Firmung hatte er ihr auf einer Kinderfibel etwas vortragen müssen. Das böhmische Volkslied »Andulko, Medite, Jamas Mam Rat«, dann später edlere Melodien, als sein Spiel immer besser und vollkommener geworden, Kirchen- und Liebeslieder bis zu Beethovenschen Sonaten, aber nie, gleichgültig, ob es ihm gut oder schlecht gelang, hatte er Anzeichen des Beifalls oder der Missbilligung in ihrem Gesicht wahrnehmen können. Bis heute wusste er nicht, ob sie seine Kunst zu würdigen verstand. Zuweilen hatte er versucht, in eigenen Improvisationen zu ihrem Herzen zu sprechen, und aus dem rasch wechselnden Strom, der von ihr auf ihn überging, zu erfühlen getrachtet, ob seine Töne den wahren Eingang zu ihrer Seele gefunden hätten. Aber oft konnte er bei leisen Missklängen seiner Geige Liebe auf sich zuströmen fühlen, dagegen Hass, wenn ihm die höchste Meisterschaft den Bogen führte. Vielleicht war es der grenzenlose Hochmut ihres Blutes, der die Vollendung in seinem Spiel wie Eingriff in die eigenen Privilegien der Rasse empfand und als Hass aufloderte. Vielleicht die Instinkte der Slawin, nur das zu lieben, was schwach und armselig ist. Vielleicht war es nur Zufall, aber eine unübersteigliche Schranke blieb es zwischen ihm und ihr, die er sehr bald aufgegeben hatte, wegschieben zu wollen, so wie er nicht auf den Gedanken kam, zu den Fenstern zu gehen, um hindurchzuspähen. »Alsdann, Pane Vondrejk, spielen's«, sagte sie in demselben alltäglich nüchternen Ton, wie stets in solchen Fällen, als er nach einer stummen, ehrerbietigen Verbeugung seinen Instrumentenkasten geöffnet und den Bogen eben angesetzt hatte. Mehr als je zuvor, und vielleicht durch den Kontrast zwischen den Eindrücken vor dem Waldsteinpalais und der grauen Stube der Gegenwart, die für ihn eine unbewegliche Vergangenheit bedeutete, zurückgeschleudert, wählte er, ohne zu wissen, was er tat, das Lied seiner Firmungszeit, das alberne, sentimentale Lied »Andulko«. Er erschrak, als er über die ersten Takte hinaus war, aber die Gräfin schien weder erstaunt noch ärgerlich. Sie hatte ins Leere geblickt, wie das Bild ihres Gatten. Allmählich variierte er die Melodie in Weisen, wie sie ihm der Augenblick eingab. Es war seine Art, sich von dem eigenen Spiel fortreißen zu lassen, dem er dann wie ein staunender Zuhörer lauschen konnte, als sei ein anderer der Geiger, und nicht er selbst, einer, der in ihm stak und doch nicht er selbst war, und von dem er nichts wusste, weder Gestalt noch Wesen, als dass er den Bogen strich. Im Geiste wanderte er dabei umher in fremden, geträumten Orten, tauchte in Zeiten hinab, die nie eines Menschen Auge gesehen, holte klingende Schätze aus fernen Tiefen, bis er selbst so entrückt war, daß die Wände ringsum für ihn verschwunden und eine neue, ewig wechselnde Welt voll Farben und Klänge ihn umgab. Dann mochte es zuweilen geschehen, daß die trüben Fenster glashell für ihn wurden, und er mit einem Mal wußte, dass hinter ihnen ein Feenreich lag in wunderbarer Pracht, die Luft voll, weiß schimmernd im Sommer, und dass er sich durch unendliche, laubumwölbte Jasmingänge schreiten sah, liebestrunken die heiße Schulter des jungen, hochzeitlich geschmückten Weibes, das seine ganze Seele mit dem Duft ihrer Haut durchdrängte, innig an die seine gepresst. Dann wurde, wie oft die graue Leinwandhülle um das Bild des toten Hofmarschall, zu einer Flut aschblonden Frauenhaares, ein lenzlicher heller Strohhut darüber mit blassblauem Band und ein Mädchenantlitz mit dunklen Augen und halboffenen Lippen blickte auf ihn nieder. Und jedes Mal, wenn er die Züge lebendig werden sah, die er unablässig im Schlafen, im Wachen und im Traum, als seien sie sein wahres Herz in sich fühlte, da schien der andere in ihm, wie unter einem geheimnisvollen Befehl, der von ihr ausging, zu stehen. Sein Spiel bekam die düstere Farbe einer wilden, wesensfremden Grausamkeit. Die Türe, die ins Nebenzimmer führte, ging plötzlich auf, und das junge Mädchen, an das er dachte, kam leise herein. Ihr Gesicht glich dem Bilde der Rokoko-Dame im Elsenwangerschen Palais, ebenso jung und schön wie jenes. Eine Schar Katzen spähte hinter ihr drein. Der Student sah sie an, so ruhig und selbstverständlich, als sei sie immer hier gewesen. Warum sollte er sich wundern? Sie war doch nur aus ihm herausgetreten und vor ihn hin. Er spielte und spielte, traumverloren, geistesabwesend. Er sah sich mit ihr in der Krypte der Georgskirche in tiefem Dunkel stehen. Das Licht einer Kerze, die ein Mönch trug, flackerte auf ein kaum menschengroßes Steinbild hin, aus schwarzem Marmor gehauen. Die Gestalt einer Toten, halb verwest, Fetzen um die Brust, die Augen verdorrt, und unter den Rippen in dem grausig aufgerissenen Leib statt eines Kindes eine zusammengeringelte Schlange mit scheußlichem, flachem, dreieckigem Kopf. Und das Spiel der Geige wurde zu Worten, die der Mönch in der Georgskirche täglich wie eine Litanei, eintönig und geisterhaft, jedem erzählte, der die Krypte besuchte. Da hat es vor vielen Jahren einen Bildhauer in Prag gegeben, der lebte mit seiner Geliebten in sträflichem Wandel, und als er sah, dass sie schwanger geworden war, da traute er ihr nicht mehr, im Glauben, sie habe ihn mit einem anderen betrogen und hat sie erwürgt und hinab in den Hirschgraben geworfen. Dort haben die Würmer sie gefressen, und als man sie fand, da kam man auch dem Mörder auf die Spur und hat ihn mit der Leiche zusammen in die Krypte gesperrt und ihn gezwungen, ihr Bildnis in den Stein zu meißeln, zur Sühne für seine Schuld, ehe er aufs Rad geflochten wurde. Mit einem Mal fuhr Ottokar zusammen, und seine Finger blieben auf dem Griffbrett stehen. Er war zu sich gekommen und hatte mit den Augen des Wachseins plötzlich das junge Mädchen erblickt, das hinter den Sessel der alten Gräfin getreten war und ihn lächelnd ansah. Wie erstarrt, unfähig sich zu bewegen, hielt er den Bogen auf die Seite gelegt. Die Gräfin Zahradka nahm ihre Lorgnette und drehte langsam den Kopf. »Spiel er weiter, Ottokar, es ist nur meine Nichte. Stör sie ihn nicht, Polyxena.« Der Student rührte sich nicht, nur der Arm sank ihm schlaff herab wie unter einem Herzkrampf. Wohl eine Minute herrschte lautlose Stille im Zimmer. »Warum spielt er nicht?« fuhr die Gräfin zornig auf. Ottokar riss sich auf und wußte kaum, wie er das Zittern seiner Hände vor ihr verbergen solle. Dann winselte die Geige leise und schüchtern: »Andulko, du bist so kalt und machst allen so heiß, zauberst Flammen hervor aus dem Eis. Medite, Javas Mam Rat.« Ein girrendes Lachen der jungen Dame ließ die Melodie rasch verstummen. »Sagen Sie uns lieber, Herr Ottokar, was war das für ein herrliches Lied, das Sie vorhin gespielt haben? War das Fantasie? Ich habe dabei...« Polyxena machte nach jedem Wort eine bedeutsame Pause und zupfte dabei mit gesenkten Augen scheinbar nachdenklich an den Fransen des Lehnstuhls. Lebhaft an die Krypte in der Georgskirche denken müssen, Herr Ottokar. Die alte Gräfin zuckte kaum merklich zusammen. Es lag etwas in dem Ton, mit dem ihre Nichte den Namen Ottokar ausgesprochen hatte, was sie stutzig machte. Der Student stotterte verwirrt einige konfuse Worte. Er sah zwei Augenpaare unverwandt auf sich gerichtet, das eine so voll verzehrender Leidenschaft, dass es ihm fast das Hirn versenkte, das andere durchbohrend, messerscharf, Misstrauen ausstrahlend und tödlichen Hass zugleich. Er wußte nicht, in welches der beiden er blicken sollte, ohne nicht das eine aufs tiefste zu verletzen und vor dem anderen alles, was er fühlte, zu verraten. »Spielen, nur spielen! Rasch, rasch!« schrie es in ihm. Er setzte hastig den Bogen an. Der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn. »Um Gottes Willen, nur jetzt nicht abermals das verfluchte Andulcomedite!« Er fühlte zu seinem Entsetzen beim ersten Streich, dass es unabwendbar wieder dazu führen mußte. Es wurde ihm schwarz vor den Augen. Da kamen ihm die Töne eines Leierkastens draußen auf der Gasse zu Hilfe. Mit wahnwitziger, besinnungsloser Hast fetzte er den abgehackten Gassenhauer mit. »Mädchen mit blassem Gesicht, die sollen heiraten nicht. Nur die Rot, wie die Rosen, sollen mit Männern kosen, denen schadet es nicht.« Er kam nicht weiter. Der Hass, der von der Gräfin Zahradka ausging, schlug ihm fast die Geige aus der Hand. Er sah, wie durch einen Nebelschleier hindurch, dass Polyxena zu der Standuhr neben der Tür huschte, die Leinwandhülle beiseite zog und die stillstehenden Zeiger auf die Ziffer 8 schob. Er verstand, dass dies die Stunde eines Stelldicheins sein sollte. Aber der Jubel erfror, unter der Qual seiner würgenden Angst, die Gräfin habe alles durchschaut. Er sah ihre dürren, langen Greisenfinger nervös an dem Strickbeutel an der Stuhllehne wühlen, ahnte, jetzt wird sie etwas tun, etwas unsagbar Demütigendes für ihn, etwas so Schreckliches, dass er sich nicht auszudenken getraute. »Sie haben heute famos gespielt, Wondrek«, sagte die Gräfin, Wort für Wort hervorstoßend, zog aus der Tasche zwei zerknüllte Scheine und reichte sie ihm. »Da haben Sie ein Trinkgeld, und kaufen Sie sich auf meine Rechnung ein paar bessere Hosen für nächstes Mal. Die Ihrigen sind schon ganz speckig.« Der Student fühlte, wie ihm das Herz stillstand, vor namenloser Scham. Sein letzter klarer Gedanke war, dass er das Geld nehmen müsse, wollte er nicht alles verraten. Das ganze Zimmer verschwamm vor ihm in eine einzige graue Masse. Polyxena, die Uhr, das Gesicht des toten Hofmarschalls, die Rüstung, der Lehnstuhl, nur die trüben Fenster stachen hervor als weißlich auflachende Vierecke. Er begriff, die Gräfin hatte eine graue Leinwandhülle um ihn gezogen, zum Schutz gegen Fliegen, die er bis zum Tode nie mehr würde loswerden können. Als er an der Straße stand, war jede Erinnerung, auf welche Weise er die Treppe heruntergekommen war, wie ausgelöscht in ihm. War er überhaupt jemals oben im Zimmer gewesen? Das Brennen einer Wunde tief im Innern sagte ihm, dass es wohl so sein müsse. Auch hielt er das Geld noch in der Hand. Er steckte es gedankenlos in die Tasche. Dann fiel ihm ein, dass Polyxena um 8 Uhr zu ihm kommen werde. Er hörte die Türme ein Viertel schlagen. Ein Hund kläffte ihn an. Es traf ihn wie ein Peitschenhieb ins Gesicht. Also sah er wirklich so schäbig aus, dass ihn bereits die Hunde der Reichen anbellten. Er biss die Zähne zusammen, als könne er dadurch seine Gedanken stumm machen, und raste mit zitternden Knien seiner Wohnung zu. An der nächsten Ecke blieb er taumelnd stehen. Nein, nicht nach Hause, nur fort, weit fort von Prag. Das Gefühl der Scham verbrannte ihn fast. Am besten ins Wasser. Mit dem schnellen Entschluss der Jugend wollte er hinunter zur Moldau laufen. Der andere in ihm lähmte seine Füße, log ihm vor, er würde Polyxena unfehlbar verraten, wenn er sich ertränkte, verschwieg ihm hinterlistig, dass es nur der Lebenstrieb war, mittels dessen er ihn vom Selbstmord zurückhielt. »Gott, o Gott, wie soll ich ihr nur ins Gesicht sehen, wenn sie kommt?« heulte es in ihm auf. »Nein, nein, sie kommt nicht!« suchte er sich zu beruhigen. »Sie kann ja nicht kommen. Es ist doch alles aus.« Aber da biss der Schmerz in seiner Brust noch viel wütender um sich. Wenn sie nicht kam, nie mehr kam, wie sollte er dann weiterleben? Er trat durch die schwarz-gelbe Pforte in den Vorhof der Daliborka, wusste, dass die nächste Stunde ein furchtbares, endloses Minutenzählen sein würde. Kam Polyxena, dann musste er versinken vor Scham. Kam sie nicht, dann wurde die Nacht eine Stunde des Wahnsinns für ihn. Voll Grauen blickte er zu dem Hungerturm hin, der mit seinem runden weißen Hut hinter der zerbröckelnden Mauer aus dem Hirschgraben ragte. Immer noch lebte der Turm, fühlte er dumpf. Wie viele Opfer waren in seinem steinernen Bauch schon wahnsinnig geworden, aber immer noch hatte der Moloch nicht genug. Jetzt, nach einem Jahrhundert des Todesschlafs, wachte er wieder auf. Das erste Mal seit seiner Kinderzeit sah er ihn nicht als ein Werk von Menschenhand vor sich. Nein, es war ein granitenes Ungeheuer mit schauerlichen Eingeweiden, die Fleisch und Blut verdauen konnten, gleich denen eines reißenden nächtlichen Tieres. Drei Stockwerke darin, durch waagrechte Schichten voneinander getrennt, und ein rundes Loch, mitten hindurch wie eine Speiseröhre, vom Schlund bis hinab in den Magen. Im Obersten hatte in alter Zeit Kerkerjahr um Kerkerjahr in lichtloser, schrecklicher Finsternis die Verurteilten langsam zerkaut, bis sie an Stricken hinuntergelassen wurden in den mittelsten Raum, zum letzten Krug Wasser und Brot, um dort zu verschmachten, wenn sie nicht vorher wahnsinnig wurden, von dem aus der Tiefe hauchenden Fäulnisgeruch und sich selbst hinabstürzten zu den verwesenden Leichen ihrer Vorgänger. Ende von Kapitel 3, Abschnitt 2, gelesen von Hokus Pokus. Teil 5 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 3 Hungerturm. Abschnitt 3. In dem Lindenhof atmete die taukühle Feuchte der Abenddämmerung, aber immer noch stand das Fenster des Wärterhäuschens offen. Ottokar setzte sich leise auf die Bank, um die alte, gichtbrüchige Frau nicht zu stören, die dahinter schlief, wie er glaubte. Einen kurzen Augenblick nur wollte er sich aus dem Kopfe reißen, was geschehen war, ehe die marternde Qual des Wartens begänne. Der kindische Versuch eines Jünglings, der wähnt, er könne sein Herz überlisten. Eine plötzliche Schwäche befiel ihn. Mit aller Kraft mußte er sich gegen den Schluchzkrampf wehren, der ihm die Kehle zusammenschnürte und ihn zu ersticken drohte. Eine klanglose Stimme aus dem Innern des Zimmers, wie in Kissen hineingesprochen, drang an sein Ohr. »Ottokar?« »Ja, Mutter.« »Ottokar, willst du nicht hereinkommen, essen?« »Nein, Mutter, ich hab keinen Hunger, ich hab schon gegessen.« Die Stimme schwieg eine Weile. Im Zimmer schlug eine Uhr leise und metallisch halb acht. Der Student presste die Lippen aufeinander und verkrampfte die Hände. »Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun?« Wieder erwachte die Stimme. »Ottokar?« Er gab keine Antwort. »Ottokar?« »Ja, Mutter?« »Warum weinst du, Ottokar?« Er zwang sich zu einem Lachen. »Ich? Was fällt dir ein, Mutter? Ich wein doch nicht. Warum sollte ich denn weinen?« Die Stimme schwieg ungläubig. Der Student hob den Blick von der schattengereiften Erde. Wenn nur die Glocke endlich schlagen wollte und die Totenstille unterbrechen. Er sah in den scharlachfarbenen Riss am Himmel hinein, fühlte, dass er etwas sagen müsse. »Ist Vater drinnen?« »Er ist im Wirtshaus«, kam's nach einer Weile zurück. Er stand rasch auf. »Dann gehe ich auch auf eine Stunde hin. Gute Nacht, Mutter.« Er griff nach seinem Geigenkasten und blickte zum Turm. »Ottokar?« »Ja, soll ich das Fenster schließen?« »Ottokar, Ottokar, ich weiß doch, dass du nicht ins Wirtshaus gehst.« »Du gehst in den Turm?« »Ja, dann, später. Es übt sich dort am besten. Guten... Kommt sie heute wieder in den Turm?« »Die Boena? Ach Gott, nun ja, vielleicht. Wenn sie Zeit hat, kommt sie manchmal. Wir plaudern dann ein bissel zusammen. Soll ich dem Vater etwas ausrichten?« Die Stimme wurde noch trauriger. »Glaubst du, ich weiß nicht, dass es eine andere ist?« »Ich hör's am Schritt. So leicht und schnell geht niemand, der am Tag schwer gearbeitet hat.« »Aber was du wieder denkst, Mutter!« Er versuchte zu lachen. »Ja, du hast recht, Ottokar. Schließ die Fenster. Ich schweig ja schon. Uns ist auch besser so. Dann höre ich doch die furchtbaren Lieder nicht, die du immer spielst, wenn sie bei dir ist. Ich könnte dir helfen, Ottokar.« Der Student hielt sich die Ohren zu. Dann riss er die Geige von der Bank, eilte zu dem Durchlass in der Mauer und lief die steinernen, zerfallenen Stufen hinunter über eine kleine Holzbrücke in das oberste Stockwerk des Turms. Aus dem halbrunden Raum, in dem er stehen blieb, ging eine schmale Fensternische, eine Art erweiterte Schießscharte, durch die meterdicken Mauern hinaus nach Süden, und die Silhouette des Domes über der Burg schwebte darin. Für die Besucher, die tagsüber die Daliborka besichtigen kamen, waren ein paar rohe Holzstühle in den Raum gestellt, ein Tisch mit einer Wasserflasche darauf und ein alter, verblichener Divan. In dem herrschenden Halbdunkel sahen sie aus wie mit Mauern und Boden verwachsen. Eine kleine eiserne Tür mit einem Kruzifix führte in das Gelass nebenan, in dem vor 200 Jahren eine Gräfin Lambua, eine Ur-Urgroßmutter der Comtesse Polyxena, eingekerkert gewesen war. Sie hatte ihren Gatten vergiftet und, ehe sie im Wahnsinn starb, sich die Adern des Handgelenkes aufgebissen und mit ihrem Blut sein Bild an die Wand gemalt. Dahinter lag eine lichtlose Kammer, kaum 6 Fuß im Geviert, in deren Mauerquadern ein Gefangener mit einem Eisenstück eine Höhlung gekratzt hatte, so tief, dass sich ein Mensch darin zusammenkauern konnte. 30 Jahre hatte er daran gegraben. Noch eine Handbreit weiter, und er wäre ins Freie gelangt, um sich hinab in den Hirschgraben stürzen zu können. Aber noch rechtzeitig hatte man ihn entdeckt und im Innern des Turms dem Hungertod überliefert. Ruhelos ging Ottokar auf und nieder, setzte sich in die Fensternische, sprang wieder auf. Einen Augenblick lang wußte er bestimmt, Polyxena werde kommen. Im nächsten war er überzeugt, er würde sie nie wiedersehen. Von beiden Aussichten erschien ihm eine schrecklicher als die andere. Sie waren Hoffnung und Furcht zugleich für ihn. Jede Nacht nahm er Polyxenas Bild mit in den Traum hinein. Es erfüllte im Schlafen und im Wachen sein ganzes Leben. Wenn er spielte, dachte er an sie. War er allein, so sprach er innerlich mit ihr. Die fantastischsten Luftschlösser hatte er ihretwegen und für sie gebaut. Und wie würde es in Hinkunft sein? Das Leben ein Kerker ohne Licht und Luft, stellte er sich vor, in der ganzen uferlosen, kindischen Verzweiflung, deren nur ein Herz von 19 Jahren fähig ist. Der Gedanke, er könne jemals wieder auf seiner Geige spielen, erschien ihm als die unmöglichste aller Unmöglichkeiten. Eine feine, unhörbare Stimme in seiner Brust sagte ihm, dass alles ganz, ganz anders kommen werde, als er sich denke, aber er schenkte ihr kein Gehör, wollte nicht hören, was sie ihm zu sagen habe. Oft ist ein Schmerz so übermächtig, dass er nicht geheilt werden will, und ein Trost, selbst wenn er aus dem eigenen Innern kommt, ihn nur noch heißer brennen macht. Die zunehmende Dunkelheit in dem öden Raum steigerte die Erregung des jungen Mannes von Minute zu Minute bis zur Unerträglichkeit. Jeden Augenblick glaubte er, ein leises Geräusch von draußen zu hören, und das Herz blieb ihm stehen bei dem Gedanken, sie müsse es sein. Dann zählte er die Sekunden, bis sie seiner Berechnung nach sich hereintasten müsste, aber jedes Mal hatte er sich getäuscht, und das Gefühl, sie könne vielleicht auf der Schwelle umgekehrt sein, stürzte ihn in eine neue Art von Verzweiflung. Vor wenigen Monaten erst hatte er sie kennengelernt. Wie ein zu Wirklichkeit gewordenes Märchen kam es ihm vor, wenn er daran zurückdachte. 2 Jahre früher schon hatte er sie gesehen, als Bild, als das Bild einer Dame aus der Rokoko-Zeit mit aschblondem Haar, schmalen, fast durchsichtigen Wangen und einem eigentümlichen, grausam wollüstigen Zug um die halboffenen Lippen, hinter denen winzig kleine, blutdürstige Zähne weiß hervorschimmerten. Es war im Palais Elsenwanger gewesen, in dessen Ahnensaal das Bild hing, und als er eines Abends dort vor den Gästen spielen musste, hatte es ihn von der Wand herab angeblickt und sich seitdem in sein Bewusstsein eingebrannt, dass er es immer wieder, so oft er in der Erinnerung daran die Augen schloss, deutlich vor sich sah. Und allmählich hatte es sich seiner sehnsüchtigen jungen Seele bemächtigt und sein ganzes Sinnen und Trachten derart gefangen genommen, dass es für ihn Leben gewann und er es oft wie ein Geschöpf von Fleisch und Blut an seine Brust geschmiegt fühlte, wenn er abends auf der Bank unter den Lindenbäumen saß und von ihm träumte. Es sei das Bildnis einer Gräfin Lambois, hatte er erfahren, und ihr Vorname wäre Polyxena gewesen. Alles, was er an Schönheit, Wonne, Herrlichkeit, Glück und Sinnenrausch sich in knabenhafter Überschwänglichkeit auszudenken vermochte, legte er von da an in diesen Namen hinein, bis er für ihn ein Zauberwort wurde, das er nur zu flüstern brauchte, um sofort die Nähe der Trägerin wie eine markversengende Liebkosung zu empfinden. Trotz seiner Jugend und bis dahin unerschüttert gewesenen Gesundheit fühlte er doch genau, dass das plötzlich bei ihm auftretende Herzleiden unheilbar sei und er wohl in der Blüte der Jahre sterben werde. Aber er empfand es stets wie einen Vorgeschmack von der Süßigkeit des Todes und nie mit Trauer. Die seltsam weltfremde Umgebung des Hungerturms mit den düsteren Historien und Sagen hatte von Kindheit an einen Hang zum Luftschlösserbauen in ihm erweckt, dem das äußere Leben mit seiner Ärmlichkeit und bedrückenden Enge wie etwas Feindliches, Kerkerhaftes gegenüberstand. Niemals war es ihm eingefallen, das, was er erträumte und voll Sehnsucht empfand, in die Gegenwart der irdischen Wirklichkeit hineinziehen zu wollen. Die Zeit war für ihn leer an Plänen für die Zukunft. Verkehr mit gleichaltrigen Genossen hatte er so gut wie nie gehabt. Die Daliborka mit dem einsamen Vorhof, seine beiden wortkargen Pflegeeltern und der alte Lehrer, der ihn bis über die Kinderjahre hinaus unterrichtet hatte, da seine Gönnerin, die Gräfin Zaratka, nicht wünschte, dass er die Schule besuchte, waren für ihn die ersten und lange die einzigen Eindrücke gewesen. Die äußere Freudlosigkeit und die Absonderung von der Welt des Ehrgeizes und der Jagd nach Erfolg und Gelingen hätten ihn wohl frühzeitig zu einem jener auf dem Hradschin so zahlreichen Sonderlinge gemacht, die, unberührbar von der hämmernden Zeit, ein tatenloses, eingesponnenes Eigenbrötler-Dasein führen, wäre nicht eines Tages ein Ereignis in sein Leben getreten, das seine Seele bis auf den Grund auffühlte. Ein Ereignis, so spukhaft und wirklich zugleich, daß es mit einem Schlag die trennende Mauer zwischen Innen und Außen zerbrach und aus ihm einen Menschen machte, dem in Momenten der Ekstase das wahnwitzigste Hirngespinst fast mühelos erfüllbar scheinen konnte. Er hatte im Dom zwischen rosenkranzbetenden Frauen gesessen, die kamen und gingen, ohne daß er, in langes, geistesabwesendes Starren auf das Tabernakel versunken, es bemerkte, bis er plötzlich wahrnahm, daß die Kirche leer geworden und neben ihm das Bild Polyxenas saß. Zug für Zug dasselbe, von dem er die ganze Zeit geträumt hatte. In jenem Moment war die Kluft zwischen Traum und Wirklichkeit für ihn überbrückt. Es war nur eine Sekunde gewesen, denn in der nächsten wußte er, daß er ein lebendes junges Mädchen vor sich sah, aber der kurze Augenblick hatte genügt, den geheimnisvollen Hebeln des Schicksals den Angriffspunkt zu schaffen, den er brauchte, um das Leben eines Menschen für immer aus der vorgezeichneten Bahn wägender Verstandesschlüsse in die grenzenlose Welt zu schleudern, in denen der Glaube Berge zu versetzen vermag. In der sinnverwirrten Begeisterung eines Verzückten, der den Gott seiner Sehnsucht plötzlich von Angesicht zu Angesicht schaut, hatte er sich damals mit ausgebreiteten Armen vor dem fleischgewordenen Bild seiner Träume niedergeworfen, hatte ihren Namen gerufen, ihre Knie umfaßt, ihre Hände mit Küssen bedeckt, hatte ihr, bebend vor Erregung, in einer Flut sich überstürzender Worte erzählt, was sie ihm sei und daß er sie seit langem kenne, ohne sie jemals lebendig gesehen zu haben. Und eine wilde, unnatürliche Liebe hatte sie beide noch in der Kirche, in der Gegenwart der goldenen Statuen der Heiligen ringsum, erfasst wie ein teuflischer Wirbelwind, erschaffen aus den plötzlich erwachten, gespenstischen Schwaden der jahrhundertelang zu Bildern erstarrten Vorfahren einer leidenschaftsverzehrten Ahnenreihe. Als habe sich ein Satanswunder begeben, war das junge Mädchen, das kurz vorher noch unberührt und unbefangen den Dom betreten hatte, beim Verlassen der Kirche auch in das seelische Ebenbild ihrer Stammesmutter verwandelt worden, die denselben Namen Polyxena getragen hatte und jetzt als Porträt im Schloss des Barons Elsenwanger hing. Seitdem waren sie zusammengekommen, wann immer sich die Gelegenheit bot, ohne sich zu verabreden und ohne sich je zu verfehlen. Es war, als fänden sie zueinander nur von dem magischen Zug ihrer Leidenschaft gelenkt, instinktiv, wie stumme, brünftige Tiere, die keine Verständigung brauchen, weil sie die Stimme ihres Blutes verstehen. Keinem von beiden erschien es jemals erstaunlich, wenn der Zufall ihre Wege sich kreuzen ließ, genau in der Stunde, wo sie am heftigsten nacheinander begehrten, und ihm bedeutete es nur eine stete, fast gesetzmäßig gewordene Erneuerung des Wunders, wenn er statt ihres Bildes in seiner Brust sie plötzlich selbst erblickte, so wie es eben erst vor einer Stunde der Fall gewesen war. Als er ihre Schritte, diesmal wirklich, dem Turme näher kommen hörte, war seine Qual auch schon verflogen, verblaßt wie die Erinnerung eines längst überstandenen Leides. Nie wußte er, wenn sie sich in den Armen hielten, war sie durch die Mauern gekommen wie eine Erscheinung oder durch die Tür getreten. Sie war bei ihm, das war alles, was er in solchen Fällen begriff, was vorher lag, verschlang der Abgrund der Vergangenheit mit rasender Eile, kaum daß es sich vollzogen hatte. So war es auch jetzt wieder. Er sah ihren Strohhut mit dem blassblauen Band aus dem Dunkel des Raumes schimmern, achtlos auf den Boden geworfen, gleich darauf war alles verschwunden. Ihre weißen Kleider bedeckten in Nebelballen den Tisch, dann wieder lagen sie auf den Stühlen zerstreut. Er fühlte ihr heißes Fleisch, den Biss ihrer Zähne an seinem Hals, er hörte ihr wollüstiges Stöhnen. Alles, was geschah, war schneller, als er es erfassen konnte, reihte sich zusammen aus Bildern, die sich blitzschnell verdrängten, eines immer betäubender als das andere. Ein Sinnenrausch, an dem jeder Zeitbegriff zerschellte. Hatte sie von ihm verlangt, er solle ihr auf der Geige vorspielen? Er wusste es nicht. Er konnte sich nicht entsinnen, dass sie es gesagt hätte. Er wusste nur, dass er aufrecht vor ihr stand, seine Lenden von ihren Armen umschlungen. Er fühlte, dass der Tod ihm das Blut aus den Adern sog, dass sich ihm das Haar sträubte, die Haut kalt gerann und seine Knie zitterten. Er konnte nicht mehr denken, glaubte zuweilen, er falle nach rückwärts. Dann erwachte er im selben Moment, wie gehalten von ihr, und hörte ein Lied aus den Saiten klingen, das wohl sein Bogen strich und seine Hand, das aber auch von ihr kam, aus ihrer Seele und nicht aus der seinen, ein Lied gemischt aus Wollust, Grauen und Entsetzen. Halb in Ohnmacht, wehrlos, lauschte er, was die Töne erzählten. In Bildern sah er vorüberziehen, was sich Polyxena ausmalte, um die Raserei ihrer Brunst noch zu steigern. Er fühlte, wie sich ihre Gedanken auf sein Hirn übertrugen, sah sie als Geschehnisse lebendig werden und dann wieder in verschnörkelten Buchstaben auf einer steinernen Tafel stehen. Es war die alte Chronik von der Entstehung des Gemäldes, das Bild des Gespießten, wie sie aufgeschrieben ist in der kleinen Kapelle auf dem Hradschin, zum Gedächtnis an das schreckliche Ende eines, der sich vermessen, nach der Krone Böhmens zu greifen. Nun war dem einen Ritter von denen, die man auf Pfähle gesteckt, namens Borivoj Klabek, der Pfahl neben der Achsel hinausgegangen und der Kopf unverletzt geblieben. Dieser betete mit großer Andacht bis an den Abend, und des Nachts brach ihm der Pfahl entzwei, zunächst am Hintern. So ging er mit dem anderen Teil, so in ihm steckte, bis auf den Hradschin und legte sich auf einen Misthaufen. Des Morgens stand er auf und ging in das Haus neben der Kirche St. Benedikti, ließ ihm einen Priester aus der Priesterschaft der Prager Schlosskirche holen und beichtete unserem Herrn Gott in seiner Gegenwart seine Sünden mit großer Andacht und meldete danach, dass er ohne Beicht und Empfangnuß des hochwürdigen Sakraments, wie es von der christlichen Kirche unter einerlei Gestalt geordnet, keineswegs sterben könne, darum er aus dem Glauben diesen Gebrauch gehalten, dass er alle Tage Gott dem Allmächtigen zu ehren, ein Ave Maria und der heiligen Jungfrau zu ehren, hätte ein kurzes Gebetlein täglich gesprochen, und sei also bis auf die Zeit des Vertrauens gewesen, dass er durch dieses Gebetlein und der heiligen Jungfrau Vorbitt ohne Empfang des hochwürdigen Abendmahls nicht sterben werde. Der Priester sprach, »Lieber Sohn, sag mir dasselbe Gebet.« Er fing an und sprach, »Allmächtiger Herr Gott, ich bitte, du sollst mich der St. Barbara, deiner Märtyrerin Vorbitt, genießen lassen, auf daß ich dem schnellen Tod entgehe und vor meinem Ende mit einem hochwürdigen Sakrament versehen, auch von allen meinen Feinden, sichtbaren und unsichtbaren, beschützt, vor den bösen Geistern bewahret und endlich zu dem ewigen Leben gebracht werden möchte, durch Christus unseren Heiland und Seligmacher. Amen.« Nach diesem ward ihm vom Priester das hochwürdige Sakrament gereicht, und ist desselben Tages gestorben, und bei der Kirche St. Benedikti mit viel Volksbeweinen begraben worden. Polyxena war gegangen. Der Turm lag leblos grau unter den funkelnden Sternen der tiefen Nacht. Aber in seiner steinernen Brust klopfte ein winziges Menschenherz, bis zum Zerspringen gefüllt mit dem Gelöbnis, nicht zu ruhen noch zu rasten, und lieber die Qualen des grausam Gepfählten tausendfach zu erdulden, als zu sterben, bevor er der Geliebten das Höchste gebracht, was menschlicher Wille zu erringen vermöchte. Ende von Kapitel 3. Gelesen von Hokuspokus. Teil 6 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 4 Im Spiegel. Teil 1. Eine ganze Woche hindurch war der Herr kaiserliche Leibarzt Flugbeil nicht aus dem Ärger über sich selbst herausgekommen. Der Besuch bei der böhmischen Liesel hatte ihn nachhaltig missgestimmt, und das Schlimmste dabei war, dass er die Erinnerung an seine ehemalige Liebe zu ihr nicht loswerden konnte. Er gab der linden, süchtigen Luft des Mai die Schuld, der in diesem Jahr noch lockender blühte als sonst, und spähte jeden Morgen vergebens in den klaren Himmel, ob sich denn keine Wolke zeigen wolle, die den Johannistrieb seines alten Blutes zu kühlen versprach. Vielleicht war das Gulasch beim Schnell zu pfeffrig, sagte er sich, wenn er abends im Bett lag und ganz gegen seine Gewohnheit nicht einschlafen konnte, so daß er oft die Kerze anzündete, nur um die Gardine am Fenster deutlicher zu sehen, die ihm sonst im Mondlicht noch weiter allerlei spukhafte Grimassen geschnitten hätte. Um seine Gedanken abzulenken, war er schließlich auf die absonderliche Idee verfallen, sich eine Zeitung zu abonnieren. Aber das machte die Sache noch schlimmer, denn kaum hatte er sich für irgendeinen Artikel zu interessieren begonnen, fiel sein Auge auf einen spaltenlangen leeren Fleck, der selbst dann nicht wich, wenn er außer seiner Brille noch den Zwicker aufsetzte. Anfangs hielt er diese betrübliche Erscheinung zu seinem Schrecken für Sehstörungen, die am Ende gar in einer beginnenden Gehirnerkrankung ihre Ursache haben könnten, bis ihm seine Haushälterin feierlich versicherte, auch sie sähe genau dieselbe Stelle unbedruckt, woraus er allmählich schloss, dass lediglich ein Eingriff seitens der Zensur, damit der Leser vor falschen Erkenntnissen geschützt werde, vorliegen müsse. Trotzdem behielten solche weißen Flecken mitten in der kobaltduftenden Druckerschwärze stets etwas Beunruhigendes für ihn, eben weil er sich innerlich genau bewusst war, dass er die Zeitung nur vornahm, um nicht an die böhmische Liesel von einst denken zu müssen, fürchtete er vor dem Umblättern jedes Mal, es könnte die nächste Seite wieder leer sein und statt der schwungvollen Rede eines Leitartikels sich sozusagen als Niederschlag der eigenen seelischen Besorgnisse die gräulichen Züge der böhmischen Liesel auf dem Papier bilden. An sein Teleskop traute er sich schon gar nicht mehr heran. Bei der bloßen Erinnerung, wie ihm die Alte durch die Linse entgegengegrinst hatte, sträubte sich ihm auch jetzt noch das Haar, und wenn er trotzdem hindurchguckte, um sich selbst seinen Mut zu beweisen, geschah es nur nach vorherigem, mannhaften Zusammenbeißen seiner tadellosen, weißen, falschen Zähne. Tagsüber bildete nach wie vor das Erlebnis mit dem Schauspieler Zrcadlo einen Hauptbestandteil seiner Erwägungen. Einfälle, den Mann nochmals in der neuen Welt aufsuchen zu gehen, wies er aber begreiflicherweise weit von sich. Einmal beim Schnell hatte er dem Edlen von Schirnding gegenüber, als dieser gerade in ein Schweinsohr mit Krähen biss, das Gespräch auf den Mondsüchtigen gebracht und erfahren, daß Konstantin Elsenwanger seit jener Nacht wie ausgewechselt sei und keinen Besuch mehr empfange. Er lebe beständig in Angst, das unsichtbare Dokument, das der somnambule Schauspieler in die Schublade gelegt habe, könne am Ende doch wirklich sein und eine nachträgliche Enterbung durch seinen verstorbenen Bruder Bugomil enthalten. Und warum auch nicht, hatte der Edle von Schirnding gemeint und mißgelaunt von seinem Schweinsohr abgelassen. Wenn schon Wunder geschehen und es verlieren Menschen unter dem Einfluss des Mondes ihr Gesicht, warum sollten die Toten nicht die Lebendigen enterben können? Der Baron hat ganz recht, wenn er die Schublade zulässt und nicht erst nachschaut. Besser dumm sein als unglücklich. Der Herr Leibarzt hatte dieser Ansicht zwar zugestimmt, aber nur aus Höflichkeit. Er konnte für seinen Teil die Gehirnschublade, in der der Zufall Zrcadlo aufgehoben lag, keineswegs in Ruhe lassen, kramte vielmehr bei jeder Gelegenheit darin herum. Ich muß einmal nachts in den grünen Frosch schauen. Vielleicht treffe ich den Kerl dort, nahm er sich vor, als ihm die Sache wieder durch den Kopf ging. Die Liesel, verdammte Hex, daß man auch fortwährend an das Weibsbild denken muß, hat doch gesagt, er wandere in den Wirtshäusern umher. Noch am selben Abend, kurz vor dem Schlafengehen, beschloss er, seinen Plan zur Ausführung zu bringen, knöpfte seine bereits gelockerten Hosenträger wieder fest und stellte auch im Übrigen seine Toilette wieder her und begab sich, das Gesicht in abweisende Falten gelegt, damit entfernte Bekannte, denen er ebenfalls so spät noch begegnen könnte, nichts Ungebührliches von ihm dächten, hinab auf den Malteserplatz, wo, umgeben von altehrwürdigen Palästen und Klöstern, der grüne Frosch sein dem Bacchus geweihtes nächtliches Dasein führte. Seit Kriegsausbruch hatten weder er noch seine Freunde das Lokal besucht. Trotzdem stand das mittelste der Zimmer leer und für die Herren reserviert, als habe der Wirt, ein alter Herr mit goldener Brille und dem wohlwollend ernsten Gesicht eines Notars, der an nichts anderes denkt, als Mündelgelder rastlos zu verwalten, es nicht gewagt, anderweitig darüber zu verfügen. »Exzellenz befehlen?« fragte der Notar mit menschenfreundlichem Aufleuchten in den grauen Augen, als sich der Herr kaiserliche Leibarzt gesetzt hatte. »Oh, heute eine Flasche Melniker, rot, Austisch 1914?« Mit affenartiger Behendigkeit stellte der Piccolo die Flasche Melniker 1914, die er auf den schon vorher geflüsterten Befehl des Notars geholt und hinterm Rücken verborgen gehalten hatte, auf den Tisch, worauf beide nach einer tiefen Verbeugung in das Labyrinth des grünen Frosches verschwanden. Der Raum, in dem der Herr kaiserliche Leibarzt am Kopfende eines weißgedeckten Tisches Platz genommen hatte, bestand aus einer langgestreckten Stube, mit je links und rechts einem portierenbedeckten Durchlass in die benachbarten Zimmer und einem großen Spiegel an der Eingangstür, in dem man beobachten konnte, was nebenan vorging. Eine große Anzahl von Ölgemälden an den Wänden, hohe Häupter aller Jahrgänge und Altersklassen darstellend, bekundete die über jeden Zweifel erhabene, loyale Gesinnung des Wirts, des Herrn Bütztinka, mit dem Tone auf »Bützt« und strafte gleichzeitig die unverschämten Behauptungen gewisser Lästermäuler, er sei in seiner Jugend Seeräuber gewesen, Lügen. Der grüne Frosch hatte eine gewisse historische Vergangenheit, denn in ihm, hieß es, sei im Jahre 1848 die Revolution ausgebrochen. Ob infolge des sauren Weines, den der damalige Wirt ausgeschenkt, oder aus anderen Gründen, bildete Abend für Abend den Gesprächsstoff an den verschiedenen Stammtischen. Umso höher war das Verdienst des Herrn Wenzel Bütztinka anzuschlagen, der nicht nur durch seine vorzüglichen Getränke, sondern auch durch sein würdevolles Äußeres und den hohen sittlichen Ernst, von dem er selbst in den vorgerücktesten Nachtstunden niemals abließ, es verstanden hatte, den üblen Ruf des Lokales derart gründlich zu beseitigen, dass sogar verheiratete Frauen, mit ihren Gatten natürlich, darin bisweilen zu speisen pflegten, wenigstens in den vorderen Räumen. Der Herr kaiserliche Leibarzt saß gedankenverloren bei seiner Flasche Melniker, in deren Bauche ein rubinroter Funke klomm, hervorgerufen durch den Schein der elektrischen Stehlampe auf dem Tisch. So oft er aufblickte, sah er in dem Spiegel an der Tür einen zweiten kaiserlichen Leibarzt sitzen, und jedes Mal, wenn er es tat, kam ihm der Einfall, wie höchst wunderbar es eigentlich sei, dass sein Spiegelbild mit der linken Hand trank, wenn er selbst dazu die rechte gebrauchte, und dass jener Doppelgänger, würfe er ihm seinen Siegelring zu, diesen nur am rechten Goldfinger tragen könnte. »Es geht da eine seltsame Umkehrung vor«, sagte sich der kaiserliche Leibarzt, »die wahrhaft schreckenerregend auf uns wirken müsste, wenn wir eben nicht von Jugend an gewöhnt wären, etwas Selbstverständliches darin zu sehen. Wo im Raume mag nur diese Umkehrung stattfinden? Ja, natürlich, in einem einzigen mathematischen Punkt, genau genommen. Merkwürdig genug, dass in einem so winzigen Punkt so ungeheuer viel mehr geschehen kann, als im ausgedehntesten Raume selbst. Ein unbestimmtes Bangigkeitsgefühl, er könne, wenn er der Sache weiter nachginge und das in ihr enthaltene Gesetz auch auf andere Fragen ausdehne, zu der peinlichen Schlussfolgerung kommen, der Mensch sei überhaupt unfähig, irgend etwas aus bewusstem Willen heraus zu unternehmen, sei vielmehr nur die hilflose Maschine eines rätselhaften Punktes in seinem Inneren, ließ ihn von weiterem Grübeln abstehen. Um jedoch nicht neuerdings in Versuchung zu kommen, drehte er kurz entschlossen die Lampe ab und machte dadurch sein Spiegelbild ein für allemal unsichtbar. Sofort erschienen stattdessen auf der reflektierenden Fläche Teile der benachbarten Zimmer, bald das linke, bald das rechte, je nachdem der Herr kaiserliche Leibarzt sich zur Seite bog. Beide waren leer. In dem einen stand eine reich geschmückte Tafel mit vielen Stühlen herum und im andern, einem im Barockstil gehaltenen Stübchen, nichts als ein Divan mit schwellenden Polstern und ein geschweiftes Tischchen davor. Eine unsägliche Wehmut befiel den Herrn kaiserlichen Leibarzt, als er es erblickte. In allen Einzelheiten stand eine süße Schäferstunde, die er einst darin vor vielen, vielen Jahren genossen und im Laufe der Zeit vollständig vergessen hatte, wieder vor ihm. Er erinnerte sich, dass er das Erlebnis in sein Tagebuch eingetragen hatte, aber wie war es nur möglich, dass das in knappen, dürren Worten geschehen konnte? War ich damals wirklich ein so nüchterner Mensch? Fragte er sich traurig, oder kommen wir unserer eigenen Seele erst näher, je weiter wir dem Grab entgegengehen? Dort auf diesem Divan war die junge Liesel mit den großen, sehnsüchtigen Rehaugen zum ersten Mal seine Geliebte geworden. Unwillkürlich blickte er nach dem halbverdunkelten Spiegel, ob nicht ihr Bild noch darin stünde. Aber nein, jetzt trug er den Spiegel, der jedes Bild bewahrte, doch in sich selbst, der an der Tür war, ja nur ein treuloses, vergessliches Glas. Einen Strauß Teerosen hatte sie im Gürtel stecken gehabt, damals. Plötzlich roch er den Duft der Blumen, als seien sie dicht in seiner Nähe. Es war etwas Geisterhaftes um Erinnerungen, wenn sie wieder lebendig werden. Sie kommen heraus wie aus einem winzigen Punkt, dehnen sich aus, stehen mit einem Mal im Raum, schöner und gegenwärtiger noch, als sie gewesen sind. Wo war das Spitzentaschentuch hin, in das sie, um nicht aufzuschreien, unter der Glut seiner Umarmungen gebissen hatte? L.K., ihr Monogramm stand darin, Liesel Kossuth. Es gehörte zu dem Dutzend, das er ihr einst verehrte. Plötzlich wußte er auch, wo er es gekauft und eigens für sie hatte sticken lassen, sah den Laden vor sich. Warum habe ich sie nicht gebeten, es mir zu schenken? Zur Erinnerung. Jetzt ist nur mehr die Erinnerung daran übrig. Oder, er schauderte, sie hat es als zerrissenen Fetzen unter ihren Lumpen liegen. Und ich... Ich sitze hier im Dunkeln, allein mit der Vergangenheit. Er blickte weg, um den Divan nicht mehr zu sehen. Was ist die Erde doch für ein grausamer Spiegel? Sie lässt die Bilder, die sie hervorbringt, langsam, scheußlich und welk werden, ehe sie verschwinden. Das Zimmer mit dem reich gedeckten Tisch erschien. Der Notar ging geräuschlos von einem Sessel zum andern, um von verschiedenen Punkten aus, wie ein Maler, zu visieren, ob der Gesamteindruck auch ein befriedigender sei, und gab dem Piccolo stumme Winke, wo noch Champagnerkühler aufzustellen waren. Dann wurden draußen Stimmen und Gelächter laut. Ein Zug Herren trat ein, die meisten im Smoking, Nelken im Knopfloch. Fast lauter jüngere Leute, aus irgendwelchen Gründen kriegsunabkömmlich oder beurlaubt, nur einer, offenbar der Gastgeber, von behäbig jovialem Aussehen, 60er mit gelindem Spitzbauch, Kanzleigehrock, goldener Berlocke-Uhrkette und ungebügelten Hosen, die übrigen sogenannte Windhunde. Der Piccolo nahm die Hüte, Stöcke und Überzieher in Empfang, bis er, bepackt wie ein Maulesel, fast unter der Last verschwand. Einer der Herren stülpte ihm zum Schluss seinen Zylinder auf den Kopf. Dann saß alles schweigend eine Weile vor der Speisekarte und studierte. Der Notar rieb mit verbindlicher Miene die Hände aneinander, als poliere er seine ganze Zuvorkommenheit in eine unsichtbare Kugel hinein. Mockturtlesuppe«, schnarrte einer der Herren und ließ sein Monokel fallen. »Mock heißt Schild und Turtle Kröte. Warum sagen Sie nicht gleich Schildkrötensuppe?« »Gott strafe England! Man reiche mir die treffliche Mockturtlesuppe.« »Das Walter Scott, mir auch«, stimmte ein anderer bei, und die übrigen wieherten. »Herrschaften, Herrschaften, bö«, lispelte der joviale ältere Herr, stand auf, schloss die Augen und wollte mit gespitzten Lippen eine Rede beginnen, wobei er sich als Einleitung die angeknöpften Manschetten aus den Ärmeln zupfte. »Herrschaften, bö, bö«, aber er kam von dem bö nicht los und setzte sich schließlich wieder, unverrichteter Sache, aber mit allen Anzeichen der Genugtuung, daß ihm wenigstens die Anrede geglückt war. Wohl eine halbe Stunde lang bekam der kaiserliche Leibarzt keinerlei Geistesblitze mehr zu hören. Die Herren waren zu sehr mit der Vertilgung aller möglichen Gerichte beschäftigt. Er sah den Piccolo unter Anleitung des Notars einen kleinen vernickelten Tisch mit Rädern hereinschieben, auf dessen Rost eine Hammelkeule über Spiritusflammen schmorte, bemerkte, wie das Gigerl mit dem Monokel den Braten kunstgerecht zerlegte und seinen Freunden knurrend versicherte, sie seien erbärmliche Banausen, die nur deshalb aufrecht säßen und nicht auf allen Vieren wie die Hunde, weil ihnen der Mut dazu wegen der hellen Beleuchtung fehle. Der junge Herr schien überhaupt tonangebend in allem zu sein, was die Kunst des Genießens anbelangte. Er bestellte die verrücktesten Speisen, die sich ausdenken ließen: gebackene Ananasspalten in Schweinefett, Erdbeeren mit Salz, Gurken in Honig, wild durcheinander, wie es ihm gerade einfiel. Und die schnarrende, hingeworfene, keinen Widerspruch duldende Art, mit der er seine Wahl traf und in tiefstem Ernst diktatorisch begründete: »Schlag 11 Uhr hat ein Ehrenmann harte Eier zu essen«, oder »Das leckere Schweineschmalz hält das Gekröse des Menschen lebendig«, wirkten so grotesk komisch, dass der kaiserliche Leibarzt manchmal ein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte. Die traditionell österreichische, unnachahmliche Selbstverständlichkeit, Nebensächliches mit tödlicher Würde, dagegen sogenannten Lebensernst kavaliermäßig als Schulmeisterei aufzufassen, wie er es im Kleinen vor sich sah, zauberte ihm wieder Episoden aus seiner eigenen Jugend vor die Seele. Wenn er selbst auch nie an dergleichen Gelagen teilgenommen hatte, so fühlte er doch, dass sich hier, trotz aller Gegensätze, etwas im innersten Wesen mit ihm Gemeinsames kundgab. Zu prassen gleich einem Ostelbier und dennoch bis in die Fingerspitzen hinein österreichischer Aristokrat zu bleiben, Wissen und Kenntnisse wohl zu besitzen, aber sie lieber zu verbergen hinter scheinbaren Skurrilitäten, als sie am unrechten Ort plump zur Schau zu stellen, wie durch die Erziehungslücke der Schule in seiner menschlichen Eigenart geschmacklos gewordener Dauergymnasiast. Nach und nach nahm das Festmahl den Charakter einer seltsamen, aber überaus komischen, allgemeinen Betrunkenheit an. Keiner kümmerte sich mehr um den anderen. Jeder lebte sozusagen ein Leben für sich. Der fürstliche Zentralgüterdirektor, Dr. Hyazinth Braunschild, als solcher hatte sich der joviale ältere Herr, schwer bezecht alsbald dem Piccolo vorgestellt, war auf einen Stuhl gestiegen und hielt dort unter zahlreichen Bücklingen eine, meist aus Bös bestehende Huldigungsanrede, seine Durchlaucht seinem allergnädigsten Gönner und Brotherrn, wobei ihm nach jedem längeren Satz das Gigerl mit dem Monokel allemal einen Zigarrenring als Orden verlieh. Dass der Herr fürstliche Zentralgüterdirektor bei solchen Anlässen nicht infolge Gleichgewichtsverlustes vom Sessel herabstürzte, hatte er lediglich der Umsicht des Notars zu verdanken, der, wie Weiland Siegfried mit der Tarnkappe bei König Gunther, hinter ihm stand und achtgab, dass die Anziehungskraft der Erde ihre Amtsgewalt nicht ungebührlich missbrauchte. Ein anderer der Herren saß auf dem Boden, die Beine gekreuzt wie ein Fakir, den Blick starr auf die Nase gerichtet und einen Champagnerpfropfen auf dem Scheitel balancierend, und bildete sich offenbar ein, er sei ein indischer Büßer, während ein zweiter, vor dem sein Tischnachbar, den Inhalt einer Schaumrolle ums Kinn gestrichen hatte und bemüht war, sich vor einem Taschenspiegel vermittels eines Obstmessers zu rasieren. Der dritte hatte eine lange Reihe Schnapsgläser, gefüllt mit verschiedenfarbigen Likören, ausgestellt und gab sich, wie er laut behauptete, kabbalistischen Berechnungen hin, in welcher Aufeinanderfolge er sie zu trinken habe. Wieder ein anderer stand, ohne es im geringsten zu bemerken, mit dem linken seiner belackschuhten Füße in einem eisgefüllten Sektkühler, jonglierte alle Porzellanteller, deren er in der Geschwindigkeit habhaft werden konnte, und stimmte, als der letzte zerschellt auf dem Boden lag, mit krächzender Stimme das alte Studentenlied an: »Der Ziegelstein ist selten allein, er folget geselligen Trieben, und ist er allein, so ist er wahrscheinlich irgendwo liegen geblieben. Und dann mußen alle, auch der Piccolo, oder sollten es wenigstens, den Refrain singen. Stumpfsinn, Stumpfsinn, du mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpfsinn, du meine Lust.« Ende von Kapitel 4, Abschnitt 1. Gelesen von Hokus Pokus. Teil 7 von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel 4 Im Spiegel. Abschnitt 2. Wie es hatte geschehen können, dass plötzlich, mitten in diesem besoffenen Durcheinander, der Schauspieler Zrcadlo stand, wie aus dem Boden gewachsen, war dem Herrn kaiserlichen Leibarzt ein Rätsel. Auch der Notar hatte anfangs seine Anwesenheit nicht bemerkt, und daher kamen seine unwirschen Zeichen, er möge sich auf der Stelle entfernen, zu spät, oder sie blieben unbeachtet, und den Mann gewaltsam zu entfernen, schien gewagt, denn sonst wäre der Zentralgüterdirektor inzwischen sicherlich vom Stängel gefallen und hätte sich infolgedessen noch vor der Bezahlung der Rechnung den Hals brechen können. Von den Gästen war der Fakir der Erste, der des seltsamen Eindringlings ansichtig wurde. Entsetzt sprang er auf und starrte ihn an, felsenfest überzeugt, eine Astralgestalt aus dem Jenseits habe sich infolge seiner Andachtsübungen materialisiert und beabsichtige, ihm den Kragen umzudrehen. Das Aussehen des Schauspielers hatte in der Tat etwas geradezu Abschreckendes. Er war diesmal nicht geschminkt, so daß die gelbe Pergamentrolle seiner Haut noch wächserner hervortrat und sich die eingesunkenen Augen wie welk gewordene schwarze Kirschen daraus abhoben. Die meisten der Herren waren zu schwer bezecht, um sogleich das Sonderbare des Vorfalls zu erfassen, und insbesondere dem Herrn Zentralgüterdirektor war die Fähigkeit, sich zu wundern, derart abhanden gekommen, daß er holdselig lächelte und im Glauben, ein neuer Freund gedenke, durch seine Anwesenheit die Tafelrunde zu verschönen, vom Stuhl herabkletterte, um den gespenstischen Eindringling mit einem Bruderkuss zu begrüßen. Zrcadlo ließ ihn, ohne die Miene zu verziehen, ruhig herankommen. Er schien, wie damals im Palais des Baron Elsenwanger, sich in tiefem Schlaf zu befinden. erst als der Herr Zentralgüterdirektor bis dicht vor ihn hingeschwankt war und sein gewohntes Bö, Bö lispelnd die Arme ausbreitete, um ihn an die Brust zu ziehen, hob er mit einem Ruck den Kopf und blickte ihn feindselig an. Was sich gleich darauf abspielte, geschah so blitzartig schnell und kam so überraschend, dass der kaiserliche Leibarzt Flugbeil im ersten Moment annahm, das Bild im Spiegel habe ihn getäuscht. Der Herr Zentralgüterdirektor hatte bis dahin die Augen in seiner Trunkenheit geschlossen gehabt. Aber kaum schlug er sie, nur noch einen Schritt von dem Schauspieler entfernt, auf, da hatte sich dessen Gesicht auch schon in eine Totenmaske verwandelt. So grauenhaft im Ausdruck, dass unwillkürlich auch der Herr kaiserliche Leibarzt in seinem verdunkelten Zimmer aufsprang und in den Spiegel starrte. Den Zentralgüterdirektor traf der Anblick des leichenhaft verzerrten Antlitzes wie ein Schlag zwischen die Augen. Im Nu war sein Rausch verflogen, aber es schien mehr als bloßer Schrecken zu sein, das sich in seinen Zügen malte. Seine Nasenflügel wurden mit einem Mal scharf und dünn, wie bei jemand, der unversehens betäubenden Äther eingeatmet hatte, der Unterkiefer fiel ihm gelähmt herab, die emporgekrampfte Lippe wurde farblos und ließ die Zähne sehen, und seine Wangen, aschgrau und wie nach innen gesogen, bekamen blutrote, runde Flecken. Sogar die Hand, die er zur Abwehr vorgestreckt hatte, zeigte deutlich das Stocken des Blutes und war schneeweiß. Ein paar Mal schlug er mit den Armen wild um sich, dann brach er, ein erstickendes Gurgeln in der Kehle, zusammen. Der Herr kaiserliche Leibarzt begriff auf der Stelle, dass es hier keine Hilfe mehr gab. Dennoch wäre er dem Verunglückten gern beigesprungen, wenn es nicht der allgemeine Tumult verhindert hätte. Nach wenigen Sekunden war der Tote von seinen laut durcheinander schreienden Freunden und dem Wirt hinausgetragen. Tisch und Sessel lagen umgestürzt umher, aus zerbrochenen Flaschen ergoß sich roter und schäumender Saft in Lachen auf den Boden. Einen Augenblick lang unschlüssig, was er tun solle, und ganz betäubt von dem Begebnis, das sich in grausiger Greifbarkeit und dennoch schemenhaft und unwirklich, da er es nur im Spiegel mit angesehen, vor ihm abgespielt hatte, war sein erster klarer Gedanke: »Wo ist der Zrcadlo?« Er drehte das elektrische Licht auf und prallte zurück. Der Schauspieler stand dicht vor ihm. Wie ein Stück übrig gebliebene Dunkelheit in seinem schwarzen Talar, reglos, scheinbar wieder in tiefstem Schlaf, so wie vorhin, als der Betrunkene auf ihn zugetaumelt war. Der kaiserliche Leibarzt faßte ihn scharf ins Auge, jeden Moment mit kaltem Blut gewärtig, ihn eine neue, schreckhafte Absonderlichkeit begehen zu sehen, aber nichts geschah. Der Mann rührte sich nicht, gleich einer aufrecht stehenden Leiche. »Was suchen Sie hier?« fragte er kurz und befehlend und blickte mit gespannter Aufmerksamkeit nach den Adern am Hals des Schauspielers. Aber nicht die leiseste Spur eines Pulsschlags ließ sich in ihnen wahrnehmen. »Wer sind Sie?« Keine Antwort. »Wie heißen Sie?« Keine Antwort. Der kaiserliche Leibarzt dachte nach. Dann zündete er ein Streichholz an und leuchtete dem Somnambulen in die Augen. Die Pupillen, kaum zu unterscheiden von der tiefdunklen Iris, blieben weit offen stehen und reagierten nicht im geringsten auf den grellen Lichtschein. Er faßte den schlaff herabhängenden Arm am Handgelenk. Ein Klopfen, wenn es sich überhaupt fühlen ließ und nicht Einbildung war, so zart und langsam, als sei es ein fernes Echo des zögernden Pendelschlags der Uhr an der Wand und nicht eigenes Leben. Eins, zwei, drei, vier, höchstens 15 Schläge in der Minute. Angestrengt zählte der kaiserliche Leibarzt weiter, fragte wieder laut und scharf: »Wer sind Sie? Antworten Sie!« Da mit einem Mal fing der Puls des Schauspielers an zu rasen, sprang von 15 auf 120. Dann ein zischender Laut, so heftig wurde der Atem durch die Nasenlöcher eingesogen. Als sei eine unsichtbare Wesenheit aus der Atmosphäre in ihn eingeströmt, glänzten plötzlich die Augen des Schauspielers und lächelten den kaiserlichen Leibarzt unschuldig an. Seine Haltung bekam etwas Weiches, Nachgiebiges, und durch den starren Ausdruck der Miene schmolz ein fast kindliches Gebärdenspiel hindurch. Der kaiserliche Leibarzt glaubte zuerst, der wahre Mensch sei in dem Somnambulen erwacht, und fragte freundlich: »Nun sagen Sie mir doch, wer sind Sie eigent?« Aber das Wort erstarb ihm im Mund. Dieser Zug um die Lippen des anderen. Jetzt wurde es deutlicher und deutlicher. Und dieses Gesicht, wieder ergriff es ihn, wie damals beim Elsenwanger, nur viel klarer und bestimmter noch. Dieses Gesicht kannte er, hatte es oft und oft gesehen. Jeder Zweifel war ausgeschlossen. Und langsam, ganz langsam, als ob sich Schalen von seinem Gedächtnis lösten, erinnerte er sich, dass er es einst, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, in einem blitzenden Gegenstand, einem silbernen Teller vielleicht, erblickt hatte, bis er schließlich mit voller Sicherheit wusste, so und nicht anders mußte er selbst als Kind ausgesehen haben. Wohl war die Haut, aus der es hervorschaute, alt und runzlig und das Haar ergraut, aber der Ausdruck der Jugend strahlte hindurch wie Licht, jenes unbegreifliche Etwas, das kein Maler der Welt festhalten kann. »Wer ich bin?« kam es aus dem Mund des Schauspielers. Der kaiserliche Leibarzt glaubte, seine eigene Stimme von einstmals zu hören. Sie war die eines Knaben zwar, aber doch zugleich die eines Greises. Ein seltsamer Doppelklang tönte aus ihr, als sprächen zwei Kehlen. Die eine, aus der Vergangenheit, kam von weit her, die andere, aus der Gegenwart, war der Nachhall eines Schallbodens, der die erste laut und hörbar machte. Auch was sie sprachen, war ein Gemisch aus kindlicher Unschuld und dem drohenden Ernst eines alten Mannes. »Wer ich bin, hat es je, seit die Erde steht, einen Menschen gegeben, der auf diese Frage die richtige Antwort wüsste? Ich bin die unsichtbare Nachtigall, die in dem Käfig sitzt und singt. Aber nicht jedes Käfigs Stäbe schwingen mit, wenn sie singt. Wie oft habe ich in dir ein Lied angestimmt, dass du mich hören möchtest, aber du warst taub dein Leben lang. Nichts im ganzen Weltenraum war dir stets so nah und eigen wie ich, und jetzt fragst du mich, wer ich bin? Manchem Menschen ist die eigene Seele so fremd geworden, dass er tot zusammenbricht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass er sie erblickt. Er erkennt sie dann nicht mehr, und sie scheint ihm zum Medusenhaupt verzerrt. Sie trägt das Antlitz der üblen Taten, die er vollbracht hat, und von denen er heimlich fürchtet, sie könnten seine Seele befleckt haben. Mein Lied kannst du nur hören, wenn du es mitsingst. Ein Missetäter ist der, der das Lied seiner Seele nicht hört, ein Missetäter am Leben, an andern und sich selbst. Wer taub ist, der ist auch stumm. Schuldlos ist, wer immerwährend das Lied der Nachtigall hört, und ob er gleich Vater und Mutter erschlüge. »Was soll ich hören? Wie soll ich es hören?« fragte der kaiserliche Leibarzt, in seinem Erstaunen völlig vergessend, dass er einen unzurechnungsfähigen, vielleicht sogar Wahnsinnigen vor sich hatte. Der Schauspieler beachtete ihn nicht, und redete weiter mit seinen beiden Stimmen, die einander seltsam durchdrangen und ergänzten. »Mein Lied ist die ewige Melodie der Freude. Wer die Freude nicht kennt, die reine, grundlose, freudige Gewissheit, die ursachlose, ich bin, der ich bin, der ich war und immer sein werde, der ist ein Sünder am Heiligen Geist. Vor dem Glanz der Freude, die in der Brust strahlt wie eine Sonne am inneren Himmel, weichen die Gespenster der Dunkelheit, die den Menschen als den Schemen begangener und vergessener Verbrechen früherer Leben begleiten und die Fäden seines Schicksals verstricken. Wer dies Lied der Freude hört und singt, der vernichtet die Folgen jeglicher Schuld und häuft nie mehr Schuld darauf. Wer sich nicht freuen kann, in dem ist die Sonne gestorben. Wie könnte ein solcher Licht verbreiten? Sogar die unreine Freude steht näher dem Licht als der finstere, trübselige Ernst. Du fragst mich, wer ich bin? Die Freude und das Ich sind dasselbe. Wer die Freude nicht kennt, der kennt auch sein Ich nicht. Das innerste Ich ist der Urquell der Freude. Wer es nicht anbetet, der dient der Hölle. Steht denn nicht geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter neben mir haben? Wer das Lied der Nachtigall nicht hört und singt, der hat kein Ich, der ist ein toter Spiegel geworden, in dem fremde Dämonen kommen und gehen, ein wandelnder Leichnam, wie der Mond am Himmel mit seinem erloschenen Feuer. Versuch's nur und freue dich. So mancher, der's versucht, fragt, worüber soll ich mich freuen? Die Freude braucht keinen Grund, sie wächst aus sich selbst, wie Gott. Freude, die einen Anlass braucht, ist nicht Freude, sondern Vergnügen. So mancher will Freude empfinden und kann nicht. Dann gibt er der Welt und dem Schicksal die Schuld. Er bedenkt nicht, eine Sonne, die das Leuchten fast vergessen hat, wie könnte die mit ihrem ersten schwachen Dämmerschein schon die Gespensterschar einer tausendjährigen Nacht verjagen? Was einer sein ganzes Leben hindurch an sich selbst verbrochen hat, lässt sich nicht gut machen in einem einzigen kurzen Augenblick. Doch in wen einmal die ursachlose Freude eingezogen ist, der hat hinfort das ewige Leben, denn er ist vereint mit dem Ich, das den Tod nicht kennt, der ist immer da Freude, und wäre er auch blind und als Krüppel geboren. Aber die Freude will gelernt sein, sie will ersehnt sein, aber was die Menschen ersehnen, ist nicht die Freude, sondern der Anlass zur Freude. Nach ihm gieren sie, und nicht nach der Freude. »Wie sonderbar«, überlegte der kaiserliche Leibarzt, »da spricht aus einem wildfremden Menschen, von dem ich nicht einmal weiß, wer und was er ist, mein eigenes Ich zu mir. Hat es mich denn verlassen und ist jetzt sein Ich geworden? Wenn es so wäre, könnte ich selbst doch nicht mehr denken. Kann man denn leben, ohne ein Ich zu besitzen? Es ist alles dummes Zeug«, fuhr er ärgerlich in seine Gedankenfolge hinein. »Der starke Wein ist mir zu Kopf gestiegen.« »Sonderbar finden Sie das, Exzellenz?« fragte der Schauspieler spöttisch, mit plötzlich veränderter Stimme. »Jetzt hab ich ihn«, dachte der Leibarzt grimmig bei sich, und übersah dabei den merkwürdigen Umstand, dass der andere in seinem Hirn gelesen hatte. »Jetzt endlich wirft der Komödiant die Maske ab.« Aber wiederum hatte er sich geirrt. Zrcadlo richtete sich hoch auf, blickte ihm fest in die Augen und fuhr sich mit der Hand über die glattrasierte Oberlippe, als wüchse dort ein langer Schnurrbart, zwirbelte ihn und zog ihn an den Mundwinkeln herab. Es war eine ungekünstelte, einfache Bewegung, so wie eine alte Gewohnheit, aber sie wirkte so drastisch, daß der Herr kaiserliche Leibarzt ganz verblüfft war und einen Moment wirklich einen Schnurrbart zu sehen glaubte. »Sonderbar finden Sie das, Exzellenz? Glauben Sie im Ernst, daß die Menschen, die da für gewöhnlich in den Gassen herumlaufen, ein Ich besitzen?« »Sie besitzen gar nichts, sind vielmehr jeden Augenblick von einem anderen Gespenst besessen, das in ihnen die Rolle des Ichs spielt. Und erleben Exzellenz denn nicht jeden Tag, dass sich Ihr Ich auf andere Menschen überträgt? Haben Exzellenz noch nie bemerkt, dass Leute unfreundlich gegen Sie sind, wenn Sie von ihnen unfreundlich denken?« »Das mag daher kommen«, widersprach der Leibarzt, »weil am Gesicht abzulesen ist, ob man unfreundlich denkt oder nicht.« »So, so.« Das Phantom mit dem Schnurrbart lächelte boshaft. »Und bei einem Blinden? Wie steht's mit dem? Sieht der es auch am Mienenspiel?« »Der merkt's eben am Ton der Rede«, wollte der kaiserliche Leibarzt erwidern, aber er unterdrückte den Einwurf, denn im Herzen fühlte er, dass der andere recht hatte. »Mit dem Verstand, Exzellenz, kann man sich alles zurechtmachen. Gar mit einem, der nicht besonders scharf ist und Ursache und Wirkung verwechselt. Stecken Sie doch gefälligst den Kopf nicht in den Sand, Exzellenz. Die Politik des Vogelstrauß ziemt sich nicht für einen Pinguin.« »Sie sind aber ein unverschämter Kerl«, brauste der kaiserliche Leibarzt auf, jedoch das Phantom ließ sich nicht beirren. »Besser ich bin unverschämt, als Sie sind's, Exzellenz. Glauben Sie, es war keine Unverschämtheit von Ihnen, mit der Brille der Wissenschaft das verborgene Leben eines Mondsüchtigen durchschauen zu wollen? Wenn's Ihnen nicht passt, Exzellenz, bitte hauen Sie mir ruhig eine herunter, falls Sie das erleichtern sollte. Aber bedenken Sie vorher gefälligst, mich treffen Sie doch nicht, höchstens den armen Zrcadlo. Und sehen Sie, so ähnlich verhält sich die Sache mit dem Ich. Wenn Sie die elektrische Lampe dort zertrümmern, glauben Sie, dass dadurch die Elektrizität beschädigt wird? Sie haben sich gedacht, hat mich mein Ich denn verlassen und sich auf den Schauspieler übertragen? Ich antworte Ihnen darauf, das wahre Ich ist nur an der Wirkung zu erkennen. Es hat keine Ausdehnung. Und eben, weil es keine hat, ist es überall. Verstehen Sie wohl, überall. Es steht über dem All, ist überall gegenwärtig. Es darf Sie nicht wundern, dass Ihr sogenanntes eigenes Ich aus einem anderen deutlicher spricht als aus Ihnen selbst. Sie sind leider, wie fast alle Menschen, von Kindesbeinen an in dem Irrtum befangen gewesen, unter Ich, Ihren Körper, Ihre Stimme, Ihr Denkvermögen oder weiß Gott was sonst noch zu verstehen. Deshalb haben Sie keine blasse Ahnung mehr, was eigentlich Ihr Ich ist. Das Ich fließt durch den Menschen hindurch. Deshalb ist ein Umlernen im Denken nötig, um sich selbst im eigenen Ich wiederfinden zu können. Sind Sie ein Freimaurer, Exzellenz? Nein? Schade. Wenn Sie's wären, wüssten Sie, dass in gewissen Logen der Geselle, wenn er Meister werden soll, rückwärts schreitend in das Heiligtum des Meisters eintreten muss. Und wen findet er darin? Niemand. Wenn er jemand darin finde, wär's doch ein Du und nicht das Ich. Das Ich ist der Meister. »Ist denn der Mensch hier vor mir ein unsichtbarer Oberlehrer?« könnten Sie jetzt mit einer gewissen Berechtigung fragen, Exzellenz, »dass er mich unterrichtet, ohne von mir dazu aufgefordert zu sein?« »Beruhigen Sie sich, Exzellenz. Ich bin hier, weil in Ihrem Leben der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Für manche kommt er überhaupt nie. Übrigens bin ich kein Oberlehrer. Das sei ferne. Ich bin ein Mandschu.« »Was sind Sie?« platzte der kaiserliche Leibarzt heraus. »Ein Mandschu aus dem Hochland Chinas, aus dem Reich der Mitte, wie Sie aus meinem langen Schnurrbart hätten leicht entnehmen können. Das Reich der Mitte liegt östlich vom Hradschin. Selbst wenn Sie sich je entschließen könnten, über die Moldau hinüber nach Prag zu gehen, hätten Sie von dort immer noch ein erkleckliches Stück nach der Mandschurei. Ich bin nun keineswegs ein Toter, wie Sie vielleicht aus dem Umstand schließen könnten, dass ich mich des Körpers des Herrn Zrcadlo bediene wie eines Spiegels, um Ihnen zu erscheinen. Im Gegenteil, ich bin sogar ein Lebendiger. Im innersten Osten gibt es außer mir noch mehrere Lebendige. Aber lassen Sie sich nicht etwa verleiten, mit Ihrer Droschke und dem Isabellhengst Karlitschek ins Reich der Mitte reisen zu wollen, um dort meine nähere Bekanntschaft zu machen. Das Reich der Mitte, in dem wir wohnen, ist das Reich der wirklichen Mitte. Es ist der Mittelpunkt der Welt, der überall ist. Im unendlichen Raum ist jeder Punkt ein Mittelpunkt. Sie verstehen, was ich meine? »Will er mich frotzeln?« dachte der Herr kaiserliche Leibarzt misstrauisch. »Wenn er ein Weiser ist, warum redet er so burschikos?« Das Gesicht des Schauspielers lächelte unmerklich. »Feierlich, Exzellenz, ist bekanntlich nur ein Tropf. Wer im Humor nicht fähig ist, den Ernst zu fühlen, der ist auch nicht fähig, den falschen Ernst, den ein Mucker für das Um und Auf der Männlichkeit hält, humoristisch zu finden. Und ein solcher wird ein Opfer der verlorenen Begeisterung, der fälschlich sogenannten Lebensideale. Die allerhöchste Weisheit wandelt im Narrenkleid. Warum? Weil alles, was einmal als Kleid und nur als Kleid erkannt und durchschaut ist, auch der Leib, notgedrungen nur ein Narrenkleid sein kann. Für jeden, der das wahre Ich sein eigen nennt, ist der eigene Leib, so wie auch der der anderen, ein Narrenkleid, nichts weiter. Glauben Sie, das Ich könnte es in der Welt aushalten, wenn die Welt wirklich so wäre, wie sie der Menschheit auszuschauen scheint? Gut, Sie können einwenden, ringsum, wohin man blickt, ist Blut und Entsetzen. Aber woher kommt das? Ich will es Ihnen sagen. Alles in der äußeren Welt beruht auf dem merkwürdigen Gesetz der Plus- und Minuszeichen. Der liebe Gott, scheint es, hätte die Welt erschaffen. Haben Sie sich je gefragt, ob es nicht das Spiel des Ichs war? Seit die Menschheit denken kann, hat es wohl in jedem Jahr Tausende gegeben, die in dem Gefühl der sogenannten, der falschen Demut schwelgten. Was ist das anderes als Masochismus, mit dem Mäntelchen einer selbstbelügnerischen Frömmelei bekleidet? Das nenne ich in meiner Sprache das Minuszeichen. Und solche Minuszeichen, aufgehäuft im Laufe der Zeit, wirken wie ein saugendes Vakuum ins Reich des Unsichtbaren hinein. Das ruft dann ein blutdürstiges, schmerzschaffendes, sadistisches Pluszeichen hervor, einen Wirbelstrom von Dämonen, die sich der Gehirne der Menschen bedienen, um Kriege zu entfesseln, Mord und Totschlag zu erzeugen, so wie ich mich hier des Mundes eines bewussten Schauspielers bediene, um Ihnen, Exzellenz, einen Vortrag zu halten. Jeder ist Werkzeug, bloß weiß er's nicht. Nur das Ich allein ist nicht Werkzeug. Es steht im Reich der Mitte, fern von Plus- und Minuszeichen. Alles Übrige ist Werkzeug, eines das Werkzeug des anderen. Das Unsichtbare ist das Werkzeug des Ich. In jedem Jahr einmal, am 30. April ist Walpurgisnacht. Da, heißt es im Volksmund, wird die Welt des Spukes frei. Es gibt auch kosmische Walpurgisnächte, Exzellenz. Sie liegen in der Zeit zu weit auseinander, als dass die Menschheit sich ihrer erinnern könnte. Darum gelten sie jedes Mal aufs Neue als noch nie dagewesene Erscheinung. jetzt ist der Anbruch einer solchen kosmischen Walpurgisnacht. Da kehrt sich das Oberste zu Unterst und das Unterste zu Oberst. Da platzen Geschehnisse beinahe ohne Ursache auseinander. Da ist nichts mehr psychologisch begründet wie in den gewissen Romanen, die das Unterleibsproblem der Liebe sinnig verhüllen, damit es um so schamloser leuchte, als Kernpunkt des Daseins hinstellen und das Heiraten eines Bürgertöchterchens, das keine Mitgift hat, als erlösendes Moment im Dichtwerk erblicken. Die Zeit ist wieder da, wo die Hunde des wilden Jägers ihre Ketten zerreißen dürfen. Aber auch für uns ist etwas entzweigebrochen. Das oberste Gesetz des Schweigens. Der Satz »Völker Asiens, hütet eure heiligsten Güter« hat keine Gültigkeit mehr für uns. Wir geben ihn preis zum Wohl anderer, die reif zum Fliegen sind. Wir dürfen reden. Das allein ist der Grund, weshalb ich zu Euer Exzellenz spreche. Es ist das Gebot der Stunde, nicht etwa dero privates Verdienst. Die Zeit ist da, in der das Ich zu viel reden soll. Mancher wird meine Sprache nicht verstehen. Über den mag es wie die Unruhe im Innern kommen, die einen Tauben befällt, wenn er ahnt, jemand rede zu mir, aber ich weiß nicht, was er will, was ich tun solle. Ein solcher wird dem Wahnwitz verfallen, irgend etwas vollbringen zu müssen, was in Wahrheit nicht der Wille des Ichs, sondern der Befehl der teuflischen Pluszeichen am Bluthimmel der kosmischen Walpurgisnacht. Was ich Euer Exzellenz gesagt habe, geschah für diesmal von einem magischen Bild ausgehend, das sich im Zrcadlo nur spiegelte. Die Worte selbst kamen aus dem Reich der Mitte. Sie wissen, aus dem Ich, das über allem ist. Euer Exzellenz hochwohlgeborene Altvordern haben über ein Jahrtausend dem Ehrgeiz, Leibärzte zu sein, gefrönt. Wie wäre es, wenn Exzellenz nunmehr in Erwägung zögen, sich ein wenig um dero Seelenwertes Befinden zu kümmern? Bisher haben Exzellenz, ich kann es zu meinem Leidwesen nicht verhehlen, dero Flug nicht hoch genug genommen. Der Schnell mit seinen Paprikas grenzt nicht so unmittelbar, wie es wünschenswert wäre, an das zu erstrebende Reich der Mitte. Flügelansätze haben ja Exzellenz, daran ist kein Zweifel. Wie es jenen ergeht, die gar keine haben, konnten sie vorhin an dem Herrn Zentralgüterdirektor bemerken. Sonst hätte ich mich gar nicht erst herbemüht. Flügel zwar noch nicht, wie gesagt, aber Flügelansätze. Etwa so wie ein Pinguin. Ein Schlag auf die Klinke unterbrach den Vortrag des beschnurrbarteten Gespenstes. Der Spiegel an der langsam sich öffnenden Tür ließ das Zimmer mit allem, was darin war, quer über seine Fläche wandern, daß es aussah, als habe jeder Gegenstand den Halt verloren, und herein trat ein Schutzmann. »Bitteschön, meine Herren, es ist 12 Uhr. Das Lokal gilt sich heute als gesperrt.« Und ehe der Herr kaiserliche Leibarzt zu einer der vielen Fragen ausholen konnte, die seine Brust erfüllten, war der Schauspieler bereits schweigend hinausgeschritten. Ende von Kapitel 4. Gelesen von Hokuspokus.